Das gottlose Volk der Sarazenen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei und hält die Gläubigen in Knechtschaft und Unterwerfung. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen und das Allerheiligste ist entweiht. Das Volk, das den wahren Gott verehrt, ist erniedrigt. Das auserwählte Volk muss unwürdige Bedrückung leiden. Das königliche Priestertum muss als Sklave Ziegel brennen. Die Fürsten der Länder, die Stadt Gottes, muss Tribut zahlen. Will einem nicht die Seele darüber zergehen, will einem nicht darüber das Herz zerfließen? Liebe Brüder, wer kann das mit trockenen Augen anhören? Der Tempel des Herrn, aus dem er in seinem Eifer die Käufer und Verkäufer hinausgetrieben hat, damit das Haus seines Vaters nicht eine Mördergrube werde, ist nun Sitz des Teufels geworden. Die Stadt des Königs aller Könige, die den anderen die Gesetze des unverfälschten Glaubens gegeben hat, muss heidnischem Aberglauben dienstbar sein. Die Kirche zur heiligen Auferstehung, die Ruhestätte des Herrn, steht unter der Herrschaft derer, die an der Auferstehung keinen Teil haben, sondern als Stoppeln zur Erhaltung des ewigen höllischen Feuers werden dienen müssen. Die ehrwürdigen Orte sind in Schafkrippen und Viehställe verwandelt. Dem preiswürdigen Volke werden die Söhne entrissen und gezwungen, heidnischer Unreinheit dienstbar zu werden und den Namen des lebendigen Gottes zu verleugnen oder mit lasterhaftem Munde zu schmähen. Und wenn sie sich den gottlosen Befehlen widersetzen, so werden sie wie das Vieh hingeschlachtet, Genossen der heiligen Märtyrer. Den Tempelschändern gilt jeder Ort, jede Person gleich viel. Sie morden die Priester im Heiligtum. Wehe uns, die wir in den Jammer der gefahrvollen Zeit versunken sind, von der fromme König David sie im Geiste voraussehend klagend gesprochen hat: Gott, es sind Heiden in dein Erbe gefallen. Die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt. Herr, wie lange wirst du zürnen? Es war der 27. November 1095, als Papst Urban II. Im französischen Clermont vor einer gewaltigen Menschenmenge diese aufpeitschende Rede hielt. Schon in der Nacht zuvor waren die ersten Gläubigen angereist. Am Vormittag waren es dann an die 3000 Leute, die den Worten des Heiligen Vaters lauschten. Viel zu viele, als dass Urban in der Kathedrale hätte reden können. Er ließ sich zu einer improvisierten Tribüne auf ein freies Feld tragen. Die Rede erzeugte jene Stimmung, die im modernen psychologischen Sinne getrost auch als Massenhysterie bezeichnet werden kann. Als der Papst eine kleine Pause machte, erklang von irgendwoher zum ersten Mal der Ruf: Gott will es, dieses altfranzösische Deus le volt. Später, als der Papst mit seiner Rede geendet hatte, erklangen regelrechte Sprechchöre. Dieses Deus le volt sollte der Schlachtruf des Kreuzzugzeitalters werden. Es war auch kein Zufall, dass der Bischof des Wallfahrtsortes Notre-Dame-du-Puy leuchtenden Angesichts auf den Papst zuging, das Knie beugte und um die Erlaubnis bat, ins Heilige Land mitzuziehen. Natürlich hatten die beiden Kirchenmänner diese Inszenierung abgesprochen. Man wollte schließlich nichts dem Zufall überlassen. Wie hätte das auch gewirkt, wenn der Papst eine flammende Rede hält, in Gottes Namen zum Kreuzzug aufruft und keiner macht mit? Diese Szene war der Funke, der den Flächenbrand auslöste. Die Zuhörer suchten in rasender Eile rotes, später auch nur buntes Tuch zusammen, zerrissen es in Streifen, um daraus Kreuze zu formen. Die Frauen liefen nach Hause, um Nähnadeln herbeizuschaffen. Den zukünftigen Streitern Christi wurde das Kreuz auf den Wams genäht. Innerhalb von 2 Stunden hatten mehr als 500 Menschen, zumeist junge, arme Adelige, das Kreuz genommen und legten den Eid ab, nach Jerusalem zu ziehen. Andernfalls würden sie dem Kirchenbann verfallen. Egal, was sie tun würden, die Kirchenmacht hatte sie zwischen Himmel und Hölle fest im Griff. Thank you. Papst Urban II. Hatte diesen Auftritt natürlich sorgfältig geplant. Bevor er die zugegebenermaßen große Rede in Clermont hielt, hatte er sich mehrfach mit dem Grafen Raymond von Toulouse und Saint-Gilles, einem reichen, im Kampf gegen die Mauren zu Wohlstand gekommenen, angesehenen Feudalherren Südfrankreichs getroffen. Der Graf scheint ihn bestärkt zu haben, die Kriegsfahrt nach Jerusalem zu verkünden und hat mehrfach die Frage aufgeworfen, wer denn dieses reiche, heilige Land, selbstredend unter der Oberhoheit der Kirche, beherrschen werde. Aus seinem späteren Verhalten, er pochte stets darauf, der auserwählte Führer des Zuges zu sein, lässt sich folgern, dass der Papst ihm weitreichende mündliche Versprechen gemacht hatte. Als Gegenleistung bot Raymond an, als erster großer Feudalherr das Kreuz zu nehmen und damit ein Signal von großer Werbewirksamkeit zu geben. Die beiden Mächtigen besprachen die taktischen Details. In Clermont sollten sich Boten des Grafen aufhalten und, sowie der Papst die Rede beendet haben würde, sollten sie vortreten und mitteilen, Raymond von Toulouse nehme das Kreuz. Und genau so geschah es. Ein abgekartetes Spiel also. Niemandem fiel an jenem 27. November 1095 auf, dass der Graf, wäre die päpstliche Rede wirklich spontan gewesen, keine Ahnung vom Zug nach Jerusalem hätte haben können. Schließlich war er schlicht und einfach gar nicht da. Der Auftritt des Papstes in Clermont hatte eine Vorgeschichte. Im März 1095 versammelte Urban II. Hunderte von Kirchenfürsten im italienischen Piacenza um sich. Die Tagesordnung war umfangreich. Es ging unter anderem um das Zölibat und die Käuflichkeit der Kirchenämter. Dort in Piacenza kam es auch zu der Vorsprache einer Delegation aus Konstantinopel, die für das Abendland von geschichtlicher Bedeutung werden sollte. Die Bitte der Delegation um Hilfe gegen die anstürmenden Türken, von denen sich die Oströmer bedrängt fühlten, sollte der Auslöser für die heiligen Kriege der Christenheit sein. Es war die Initialzündung für die Kreuzzüge, die das Abendland verändern sollten, wie kein zweites Ereignis danach. Sie brachen letztlich das enge Weltbild des frühen Mittelalters auf und machten der wundersamen Blüte der Renaissance Platz. Der Papst stand dem bewegend vorgetragenen Bittgesuch der exotisch gekleideten Menschen aus dem fernen Konstantinopel wohlwollend gegenüber. Denn um in Europa, vor allem in Frankreich, die unruhigen Elemente loszuwerden und dem Ideal der großen Kirchenreformer, dem ewigen Frieden auf Erden, näher zu kommen, konnte es keine bessere Gelegenheit geben als dieses Ansinnen der Gesandten aus dem Osten. Die Delegation sparte nicht an Schreckensbildern. So erschütternd schilderte sie die Gräueltaten der Türken, dass die Kirchenfürsten in Tränen ausbrachen angesichts des Elends und der Entbehrungen, die angeblich die Christen im Osten zu erleiden hatten. Vermutlich hatte Urban II. Schon seit seinem Amtsantritt 7 Jahre zuvor darüber gegrübelt, wie er die Kirche des Ostens, die Orthodoxe, unter seine Herrschaft bringen konnte. Und dann gab's da ja noch das Vorbild in Spanien. Seit 400 Jahren kämpften dort die Christen einen wechselvollen Kampf gegen die Mauren. Dabei hatte sich auch jene reizvolle Gewohnheit herausgebildet, die später die Kreuzfahrer leitete. Alle Ländereien, die ein Ritter im musulmanischen Land selbst eroberte, durfte er in Besitz nehmen. Freilich nur als Lehen unter päpstlicher Oberhoheit. Als Zugabe wurde die allgemeine Vergebung der Sünden gewährt. Eigentlich für beide Seiten ein glänzendes Geschäft. Der Papst unternahm, kaum hatte er Frankreich erreicht, zunächst eine Wallfahrt zum französischen Nationalheiligtum Notre-Dame du Puy im Zentralmassiv in der Nähe von Clermont. Gleichzeitig aber ließ er das Volk wissen, dass er von Clermont aus eine wichtige Mitteilung an jeden Christen richten werde. Als Termin nannte er den 27. November 1095. Nach der dramatischen Rede des Papstes gingen Botschaften von Clermont aus an alle Fürsten, Barone und Ritter in den entferntesten Herrensitzen sowie an die Städte. Gleichzeitig prasselten eine Fülle von Ausführungsbestimmungen, wie wir heute sagen würden, auf die künftigen Kreuzfahrer nieder. Der 15. August 1096 wurde zum Abmarschtag bestimmt. Wer daheim irdische Besitztümer zurücklasse, solle sie unter den Schutz der Kirche stellen. Geistliche und Mönche durften nur mit Erlaubnis des Bischofs mitziehen. Alte und Gebrechliche mussten daheim bleiben. Frauen war die Teilnahme in Begleitung ihres Gatten, Vaters oder Bruders erlaubt. Zum Führer der Heerscharen, über deren Umfang der Papst zu diesem Zeitpunkt noch nicht die leiseste Ahnung hatte, bestellte die Kirchenversammlung einstimmig den Bischof Adhémar von Puy, jenen, der sich so spontan als erster dem Papst zur Verfügung gestellt hatte. Urban ließ keinen Zweifel, das Oberhaupt musste ein Mann der Kirche sein. Ihm hatten sich alle Fürsten, wer immer sie auch sein mochten, unterzuordnen. Dass weder der König von Frankreich noch der deutsche Kaiser am Kreuzzug teilnehmen würden, war klar. Beide waren von der Kirche gebannt. Als hätte der Papst eine Zündschnur entflammt, raste Urbans Idee durch Frankreich, Flandern, Lothringen und griff auf Deutschland und Italien über. Massenversammlungen, die allesamt jener von Clermont glichen und mit dem Schrei »Gott will es« und dem Eid der Kreuzfahrer endeten, wühlten Westeuropa auf. Eine Massenbewegung, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte, nahm ihren Anfang. Der Papst und seine Berater waren davon überzeugt, dass die Streitmacht Christi von den reichen Feudalherren ausgerüstet werden würde. Schließlich bot sich ihnen allen die Chance, unruhige, beutegierige, landlose Elemente loszuwerden. Das war doch eine größere Ausgabe wert. Dass in der Hauptsache Adelige ausziehen sollten, galt als ausgemacht. Nur der Ritter führte Krieg. Das war keine Sache der Armen oder der Bauern. Aber es kam anders. Die bettelarmen, verängstigten und verzweifelten Menschen, die nichts zu verlieren hatten, nahmen das Kreuz am zahlreichsten. Ein Fieber schien die Menschen erfasst zu haben. Sie durchwühlten ihre elenden Besitztümer, versuchten, so viel Geld wie möglich daraus zu machen, packten ihre bescheidenen Lebensmittelvorräte, Gerste, eingesalzenes Schweinefleisch und Hirse in Beutel und luden Frau, Kinder und Kleinvieh auf klapprige Wägelchen. Sie beschlugen ihre mageren Kühe und Ochsen mit Hufeisen wie die Pferde, spannten sie vor den Wagen und zogen los. Sie wussten nicht wohin, also suchten sie die nächste ihnen bekannte Stadt auf, etwa Chartres, Paris oder Dijon. Dort lagerten sie vor den Toren, verkauften den Rest ihrer armseligen Habe und wunderten sich, dass die Preise für Gebrauchsgüter fielen. Niemand wollte mehr Kleider, Pfannen oder Becher kaufen. Dafür aber wurden Schafe, Ziegen und Geflügel immer teurer. Getreide gab es fast überhaupt nicht mehr. Zwielichtige Gestalten ernannten sich zu Führern, und der Zug setzte sich schwerfällig in Bewegung. Es ging nach Osten, dem Rhein entgegen. Trotz ihrer abgerissenen Jämmerlichkeit fühlten sie sich als Gottes auserwählte Heerschar. Den größten Zulauf, die größte Glaubensglut und die größte Autorität hatte ein gewisser Peter, Bettelmönch aus Amiens. Er wird von seinen Zeitgenossen als sehr klein und hässlich, erschreckend mager und von sehr dunkler Gesichtsfarbe beschrieben. Er selbst und sein Mantel sollen abstoßend schmutzig und stinkend gewesen sein. Er aß kein Fleisch und kein Brot und lebte nur von Fisch und Wein. Peter war ein schweigsamer Mann, wenn er nicht predigte. Dann aber drohte er mit donnernder Stimme den jüngsten Tag an mit all seinem Schrecken, um gleich darauf wieder unvermittelt in hinreißenden Farben das gelobte Land auszumalen. Dieses Land, darin Milch und Honig fließt, dieses Paradies, das Gott einst dem Volk Israel gab. Auf den wenigen Straßen, die nach Osten führen, begegnen sich viele Völkerschaften und Menschentypen. Neben Peter von Amiens auf seinem Maultier, der einem Heiligen gleich einherreitet, Gaben entgegennimmt und bereits eine Truhe mit Goldstücken sein eigen nennt, hat sich ein ehemaliger Bettler zum Führer emporschwingen können. Er nennt sich Walter Habenichts. Ein Name, der allerdings nicht lange zutrifft, denn während Peter ein wahrer Gottesmann ist, der nichts für sich beansprucht, zieht Walter Habenichts eine ins Lachhafte überspitzte Hofhaltung auf. Er ernennt Höflinge, hält sich einen ganzen Harem, trägt Geschmeide und trinkt nur noch edelste Weine. Mit Peter kommt es häufiger zum Streit. Am Karsamstag des Jahres 1096, am 12. April, trafen Peter und Walter mit ihren Pilgern in Köln ein. Es werden etwa 15.000 Mann und einige tausend Frauen und Kinder gewesen sein, die da plötzlich aus Frankreich kommend vor den Stadtmauern lagerten. Die gastfreundlichen Kölner versorgten gutmütig das bettelarme, ausgehungerte Lumpenheer. Aber das war natürlich kein Dauerzustand. Es stellte sich die Frage aller Fragen, woher das Geld nehmen, um weiterhin den Feldzug zu bezahlen. Mit Spenden allein war es nicht getan, das sah Peter ein. Da half auch seine Schatztruhe mit den Goldstücken nichts. Er musste eine Geldquelle erschließen, die stetig sprudelte und nicht so bald versiegte. Er kam auf eine naheliegende Idee. Die Juden. Skrupel oder Bedenken hatte Peter nicht. Schließlich waren es ja die Juden, die den Herrn gekreuzigt hatten. Und statt in ewiger Buße diese Untat ihrer Vorväter zu sühnen, gelang es ihnen, Geld und Gut anzuhäufen. Ein wahrer Frevel, so dachten viele. Die Juden waren in diesen extrem kapitalarmen Zeiten die einzigen, die über bares Geld verfügten, die einzigen, deren Reichtum nicht in unverkäuflichen Ländereien, sondern in gemünztem Gold bestand. Peter war ein Fanatiker, ein religiöser Einfallspinsel, aber er war raffiniert. Zunächst ließ er überall, in Frankreich wie in Deutschland, predigen, in Rouen habe man die Judengemeinde massakriert. Dieses Massaker war eine pure Erfindung und diente allein dem Zweck, die reichen Judengemeinden einzuschüchtern. Und um noch mehr Öl ins Feuer zu schütten, kehrte er in seinen Predigten immer wieder die Schuld der Juden am Tode des Heilands hervor. Er berichtete auch von Juden, die im Heiligen Land gemeinsame Sache mit den Moslems machten und christliche Pilger ausplünderten. Schon kam es zu kleineren Plünderungen in einigen französischen Ghettos. In diesem Augenblick ließ Peter durchblicken, er sehe sich ab sofort außerstande, die zutiefst erregten Massen vor Judenmassakern zurückhalten zu können. Es sei denn, ja, es sei denn, er könne in seinen Predigten erzählen, dass sich die französischen und deutschen Juden bereit erklärt hätten, zur Befreiung Jerusalems einen erheblichen Beitrag zu leisten. Eine glatte Erpressung, aber die Juden verstanden. 10 Tage später hatte er einen gewaltigen Batzen Gold und ein Schreiben der jüdischen Gemeinde mit der Aufforderung an die Glaubensgenossen, den Überbringer dieses Briefes mit Geld und Lebensmitteln zu unterstützen. Der Landesfürst Herzog Gottfried von Lothringen, in der Geschichte als Gottfried von Bouillon und erster Herrscher des christlichen Jerusalems bekannt, fand die Idee Peters glänzend. Er ließ das Gerücht ausstreuen, dass er alle lothringschen Juden umbringen lassen werde, bevor er nach Palästina ziehe. Sie dürften nicht friedlich daheim leben, während Christen in einen Kampf auf Leben und Tod zögen. Die Juden gerieten in Panik und boten dem Herzog eine Summe, die einigen Millionen heutiger Euro entsprechen würde. Daraufhin zeigte Gottfried Milde gegenüber den jüdischen Gemeinden und nahm das Gold gnädig entgegen. Das Lumpenheer des Peter von Amiens und Walter Habenichts wanderte im Laufe des Sommers rheinabwärts, überquerte die Donau, dann ging's durch Süddeutschland und Österreich nach Ungarn. Ihre Tagesleistung, durch schwerfällige Fuhrwerke beladen mit Lebensmitteln behindert, wohl auch durch Frauen, Kranke und Kinder verzögert, ist dennoch beachtlich. Der disziplinlose Haufen, inzwischen auf 35.000 Mann angeschwollen, legte täglich an die 30 Kilometer zurück. Nur 2.000 bis 3.000 von ihnen waren beritten. Ohne einen größeren Zwischenfall erreichte der Zug die Grenze des Oströmischen Reiches. In Semlin, der ungarischen Grenzstadt an der Save gegenüber der byzantinischen Festung Belgrad, lagerten die Scharen und warteten auf die Erlaubnis aus Konstantinopel weiterzuziehen durch das Land von Alexios Komnenos, des Kaisers der Oströmer. Den ersten Zusammenstoß der bunt zusammengewürfelten Truppe Peters mit dem perfekten, modern anmutenden Beamtenstaat Ostroms kann man sich gar nicht grotesk genug vorstellen. Auf der einen Seite die unwissenden, abergläubischen, abgerissenen Pilgerkrieger mit ihrem Anhang, auf der anderen die zivilisierten Oströmer, Hüter der hellenistisch-römischen Kultur, deren straffe Struktur dem unendlich schwerfälligen Feudalsystem des Westens hunderte von Jahren voraus war. Der leicht bewegliche, mittelmeerisch-griechische Geist seiner herrschenden Aristokratie tat ein Übriges. Die Abendländer fühlten instinktiv, dass man sie für Barbaren hielt, und die Wut des geistig Unterlegenen gegen den Klügeren vergiftete vom ersten Augenblick an die Beziehung zwischen den einander so fremden Völkerschaften. Die Pilger waren zunächst überzeugt davon, dass sie den Oströmern willkommen seien. Schließlich waren sie ja die Erretter vor dem Türkenterror. Aber der oströmische Gouverneur zeigte keine Begeisterung. Sein geübter Blick wird den geringen militärischen Wert dieser Streiter Christi sofort erkannt haben. Er meldete seiner vorgesetzten Dienststelle in Konstantinopel, er sehe keinen Grund, diese Horden in seine Provinz marschieren zu lassen. Im Übrigen bitte er um Weisung. Und dann wartete er ab. Angst hatte er keine. Schließlich verfügte er über eine bestens disziplinierte Söldnerschar, zumeist Türken vom Stamm der Petschenegen. Tapfere Männer, die durch nichts zu beeinflussen waren, weil sie nur ihre Muttersprache verstanden und ihrem Kommandeur stets bedingungslos gehorchten. Das Kabinett in Konstantinopel beriet. Was war zu tun? Die Tochter des Kaisers, Anna Komnena, schriftstellerisch begabt, beschreibt das Heer des Volkes, das sie selbst gesehen hat. Diese Menschen, die ein gewisser Kukopetros anführte, waren wie von einer heiligen Glut entflammt. Alle Straßen waren voll von ihren Pferden, ihren Wagen, ihren Männern, Frauen und Kindern. Ihre Stimmung war euphorisch, denn sie alle waren gewiss, den Weg Gottes, den Weg des Himmels zu gehen. Die gallischen Krieger trugen, genauso wie die Frauen und Kinder, alle das rote Kreuz auf der Schulter. Die Regierung war in einer Zwickmühle. Zurückweisen oder durchmarschieren lassen und verpflegen, das war die Frage. Man beriet tagelang. Indessen wurde die Streitmacht Gottes unruhig. Sie plünderten einen ungarischen Basar aus. Es kam zu einem Handgemenge, das sich zu einem Gemetzel auswuchs. Die Pilger rasten durch Semlin. Ein Ritter namens Godefroy Burel ernannte sich zum Befehlshaber. Mit einer Schar von Männern erstürmte er die Zitadelle von Semlin, tötete 3000 Ungarn und erbeutete ihre Vorräte. Aus Furcht vor Vergeltung flohen sie über den Fluss nach Belgrad zum oströmischen Statthalter. Zum Glück hatte der mittlerweile genaue Anweisungen aus Konstantinopel erhalten. Einkaufen lassen, Plünderungen verhindern, von Petschenegen flankieren, zum Weitermarsch antreiben, lautete der Befehl. Außerdem mussten die Kreuzfahrer Geiseln stellen. Godefroy Burel und andere Ritter wurden nominiert. Die Kreuzfahrer konnten auf oströmischem Gebiet reichlich Lebensmittel einkaufen. Die Bevölkerung erwies sich als freundlich und schenkte den ärmeren Pilgern sogar Lebensmittel und Kleider. Die Banditen und Räuber, die sich dem Zug angeschlossen hatten, waren enttäuscht. Sie forderten mit Nachdruck, man solle sie plündern lassen. Auf dem Weg nach Sofia passierte es dann. Einige Dörfer wurden angezündet. Der Statthalter ließ die Söldnertruppen zuschlagen. Man kann nicht von einem Gefecht sprechen. Der Zusammenstoß mit den geschulten, von Offizieren befehligten Soldaten verlief etwa so, wie in späteren Zeiten der Zusammenprall eines Indianerstammes, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, und einer Kompanie, die mit Maschinengewehren kämpft. Binnen einer halben Stunde waren alle Pilger zerstreut. Ein Viertel erschlagen, die Schatztruhen Peters von den Petschenegen fortgeschafft, Weiber und Kinder in Gefangenschaft geschleppt, der Rest der Streiter Christi auf wilder Flucht. Es dauerte viele Tage, ehe sich die Scharen wieder zusammenfanden. Sie waren kleinlaut und sahen in der blutigen Aktion den strafenden Finger Gottes. Der ferne Kaiser in Konstantinopel tat das, was man auch heute tun würde. Er sandte an Peter von Amiens eine Botschaft, in der er den Vorfall bedauerte. Im Übrigen, so versicherte er, werde er die Pilger herzlich in seiner Hauptstadt empfangen. Am 1. August 1096 traf das abendländische Heer am Bosporus ein. Nur 5 Tagesreisen weiter residierte ein türkischer Sultan. Die Kämpfe konnten beginnen. Der Kaiser riet Peter und Walter, auf die Hauptheere zu warten, die der Papst angekündigt hatte. Seine militärischen Experten hatten diesen Haufen schlicht als Zivilistenpack charakterisiert. Aber die Streiter Christi wollten nicht warten. Der Kaiser ließ sie schließlich ziehen. Er war ein erfahrener General und wusste, dass er sie nicht lebend wiedersehen würde. Während das Lumpenheer also im Glauben, einen glorreichen Sieg zu erringen, gegen die türkischen Heiden zog, waren die großen Herren Westeuropas immer noch nicht bereit zum Abmarsch. Sie ließen sich Zeit, diese Grafen und Herzöge, diese Ritter und Barone. Es gab einfach so viel zu ordnen und zu klären. Wer im Falle ihres Todes ihre Güter erben werde, woher man das Geld für Pferde, Rüstungen und Waffen nehmen, wer ihre Gattin überwachen und wer das Besitztum gegen übermütige Feinde beschützen solle. Als der Termin, den der Papst gestellt hatte, der 15. August 1096, herannahte, war noch keiner der großen abmarschbereit. Der Papst griff immer wieder in die Vorbereitungen ein. Seinen Legaten gelang es schließlich, einen Plan durchzusetzen, der vernünftig war und auf den Erfahrungen gescheiter und nüchterner Jerusalem-Pilger fußte. Man konnte nicht als geschlossene Masse marschieren. Keines der Länder Europas wäre imstande gewesen, Heere in einer Größenordnung zwischen 30.000 und 50.000 Mann zu ernähren. Urban II. Empfahl, in 4 Heeresgruppen zu marschieren. Die östliche Gruppe, sie umfasste die lothringischen, brabantischen und wallonischen Ritter, erhielt Gottfried von Bouillon zu ihrem Befehlshaber und sollte durch Ungarn und Serbien marschieren, also den unrühmlichen Spuren der Schar Peters von Amiens folgen. Raymond von Toulouse und Saint-Gilles, der reiche und ältliche südfranzösische Herr, verkündete, er werde nicht mehr in seine Heimat zurückkehren. Das heilige Grab sehen und dann ruhig sterben, war sein Wahlspruch. Aber das durfte man nicht für bare Münze nehmen. Später im Heiligen Land, als es um die Frage ging, wer über Jerusalem regieren solle, zeigte sich Raymond als derjenige, der am begierigsten die Herrschaft anstrebte. Sein großes und erstklassig ausgerüstetes Heer wählte einen schwierigen Weg. Quer durch Norditalien und die ganze endlos lange dalmatinische Küste mit ihren tief eingeschnittenen Buchten entlang, bis zum heutigen Albanien, wo das Heer endlich die römische Via Ignatia nach Konstantinopel erreichen konnte. Die dritte Gruppe der Nordfranzosen, der Normannen und der flandrischen Ritter, wurde vom Bruder des Königs von Frankreich geleitet. Der königliche Prinz Hugo von Vermandois war einer jener aufgeblasenen, adelsstolzen Männer, die sich häufig an europäischen Höfen herumtrieben. Er war eitel, von sich eingenommen und unfähig, die Lage richtig einzuschätzen. Der Herzog der Normandie, Robert, und der große Feudalherr Stephan von Blois schlossen sich ihm an. Diese Gruppe zog durch Italien bis nach Bari, um sich dort über die Adria setzen zu lassen. Den gleichen Weg sollten die süditalienischen Normannen wählen, die eigentlich nur eines im Sinn hatten: Land und reiche Beute. Viele dieser edlen Ritter waren nicht so recht bei der Sache. Stephan von Blois zum Beispiel war mit Adelie, der Tochter des normannischen Herzogs Wilhelm des Eroberers, verheiratet. Er verspürte überhaupt keine Lust, ins Heilige Land zu ziehen. Er war reich. Ihm gefielen die Wälder der Loire viel besser als die kargen Felder im Morgenland. Aber seine energische Gattin wollte einen Helden zum Mann. So wie ihr Vater einer war, der immerhin England erobert hatte. Auch Herzog Robert von der Normandie wäre lieber zu Hause geblieben. Er fürchtete die Intrigen und Niederträchtigkeiten seiner zahlreichen Verwandten, die ihn sicherlich um all sein mühselig erworbenes Vermögen bringen würden. Kunstfertige Schmiede, von ihren Lehensherren aufgefordert, fertigten für zurückbleibende Frauen die unmenschliche Folter der eisernen Treue, sprich den Keuschheitsgürtel, an. Den Schlüssel nahm der Herr Gemahl mit ins Heilige Land. Die Frauen, die sich mit dem Schmied arrangiert hatten, mussten diese Tortur nicht 5 oder 6 Jahre ertragen. Wer sich keinen Keuschheitsgürtel leisten wollte oder konnte, beauftragte den nächsten Priester, über die Treue der Ehefrau zu wachen. Nur die ganz großen Feudalherren waren finanziell in der Lage, ihre Frauen und Kinder mitzunehmen. Jedem der Heere waren Scharen von Nichtkämpfern zugeordnet: Priester, Knechte, Hufschmiede, Pferdezüchter, Waffenschmiede, Maurer, Schuster, Schneider, Zimmerleute, Weiber zum Kochen, Ammen, Kurpfuscher für Mensch und Tier und, trotz des Wütens frommer Prediger, Huren mit ihren Beschützern. Im Zuge des Grafen von Toulouse gab es an die 350 junge Frauen, die man immer wieder zu vertreiben suchte, weil sie nicht angeben konnten, was sie taten und zu wem sie gehörten. Aber auf rätselhafte Weise verminderte sich ihre Zahl nie. Nicht minder groß war die Zahl der Händler. In den Wüsten Kleinasiens erlangten sie später traurige Berühmtheit, als sie jeden Schluck Wasser mit Silber aufwogen. Die Heerführer ignorierten den schamlosen Wucher, und die Priester, denen solch unchristliches Handeln an den Streitern Gottes missfiel, predigten vergeblich. Als erster Zug setzte sich, nur kurz nach dem ominösen 15. August, das Heer Gottfrieds von Bouillon in Bewegung. Seine Lothringer sahen in ihm den Inbegriff des untadeligen christlichen Ritters. Sie rühmten alles an ihm. Seine hohe Herkunft, er war über seine Mutter ein Nachkomme Kaiser Karls des Großen, sein angenehmes, leutseliges Wesen und sein strahlendes 1,80 Meter großes Äußeres. Über seine christlichen Tugenden wusste man wahre Wunder zu berichten. Aber er verstand es auch geschickt, sein Privatvermögen zu vermehren. Die ersten Gefechte im Orient zeigten ihn außerdem als mutigen, aber nicht besonders standhaften Feldherrn, der in heiklen Situationen die Nerven zu verlieren drohte. Indes erwies sich Bischof Ademar als wahrer Glücksgriff des Papstes, ein Mann von unerschütterlichem Mut, von lauterem Wesen und so bestimmtem Auftreten, dass selbst die wildesten Schreier verstummten, wenn er sprach. Die geborene Führernatur, dem wie von selbst jene Autorität zuflog, um die Gottfried so kämpfen musste. Konstantinopel war die einzige christliche Großstadt der Welt und neben Bagdad und einigen indischen und chinesischen Städten wohl eine der wenigen Städte des Mittelalters, die mehr als 100.000 Einwohner zählte. Einen heutigen Besucher hätte die Infrastruktur überrascht. Kanalisation, Bäder, Kliniken mit Abteilungen für Chirurgie, innere Krankheiten und denen der Haut, Feuerwehr, Polizei, Sportplätze und Turnhallen, eine große Universität – alles war vorhanden. Die Hauptgeschäftsstraße, die Mese, eine breite und einige Kilometer lange Avenue, war von gedeckten Basaren, Warenhäusern, Restaurants und Hotels mit Zimmern jeder Preislage gesäumt. Tag und Nacht waren tausende Menschen auf den Straßen, saßen in den Weinschenken und machten ihre Geschäfte. Die Reichen und ihre Damen wurden in kostbaren Sänften durch das Menschengewühl getragen. Die Frauen konnten unter Dutzenden verschiedenen kosmetischen Präparaten auswählen. Die orientalischen Salbenerzeuger hatten längst Lidschatten, Lippenstift und Wangenrouge entdeckt. Aus einer Preisliste ist ersichtlich, dass es 12 Schattierungen von Make-up gab. Auf den Lebensmittelmärkten konnte man Obst und Fleisch, Gemüse und vor allem Fische in großer Auswahl kaufen. Kein exotisches Gewürz fehlte. Die Stadt, deren Reichtum auf ihrem Überseehandel beruhte, bot ihren Bewohnern jede indische oder afrikanische Delikatesse. Die adeligen Heere der Streiter Gottes zur Befreiung Jerusalems lagerten in einer fruchtbaren Küstenlandschaft östlich von Konstantinopel, dort, wo sich heute eine ganze Reihe erstklassiger Strandhotels erhebt. Sie verbrachten eine gute Zeit und vergaßen die Strapazen des Anmarsches und die Hungertage des Balkanwinters. Ihr ganzes Sinnen und Trachten war nun auf den Kampf gegen die Türken gerichtet, die nur etwa 200 Kilometer entfernt die alte Konzilstadt Nikäa zur Hauptstadt eines Sultanats gemacht hatten. In den letzten Tagen vor dem Aufbruch konnte man im Lager erbarmungswürdige Gestalten sehen. Ausgemergelte, mit Wunden bedeckte Landsleute, jene Überreste des Heeres des Volkes, das Peter von Amiens und Walter Habenichts nach Jerusalem führen wollten. Sie erzählten jammervolle Geschichten vom Untergang ihrer Freunde. Ein kleiner Trupp, etwa 5000 Mann, war zuerst von Konstantinopel her in Richtung Osten zum Plündern ausgezogen, hatte eine Burg erobert, die die Türken freiwillig räumten, war aber kurz danach in dem alten Gemäuer eingeschlossen worden. Dort hatte sie ihr Schicksal ereilt. Nach 8 Tagen kapitulierte die dem Wahnsinn nahe Heerschar. Auch weil die Türken all jenen, die zum Islam übertreten wollten, das Leben versprachen. Führerlos stimmten fast alle der Kapitulation zu. Die Türken töteten die traurigen Gestalten zwar nicht, verschleppten sie aber in die Sklaverei. Doch damit des Elends nicht genug. Lockvögel erzählten den Führern der zurückgebliebenen Hauptmacht an die 25.000 Mann, dass der Trupp, der in Wirklichkeit in die Sklaverei geführt wurde, Nikäa erobert und unermessliche Beute gemacht habe. Beute, endlich Beute! Singend und lärmend marschierte dieses merkwürdige Heer in Richtung Nikäa, dem lockenden Ziel, entgegen. An einer Engstelle, knappe 10 Kilometer von ihrem Ausgangspunkt entfernt, warteten schon die Türken im Hinterhalt auf sie und überschütteten die Ahnungslosen mit einem Hagel von Pfeilen. Obwohl die Männer Peters nicht feige waren und tapfer kämpften, war in kurzer Zeit alles vorbei. Wer nicht erschlagen war, floh in das eben erst verlassene Lager zurück, in dem Frauen, Kinder und Priester sie kommen sahen. Über sie alle fielen die Türken erbarmungslos her und metzelten sie nieder. Die wenigen, die gefangen genommen wurden, mussten die Leichen ihrer toten Kameraden zu einem Hügel auftürmen. Solch eine Katastrophe konnte nicht gerade ermutigen. Aber die Bischöfe im Heer wussten zu berichten, dass die Scharen Peters in Konstantinopel sogar die Kirchen geplündert hätten. Von einem Kloster sollen sie sogar die Ikonen von den Wänden gerissen und eine heilige Monstranz entweiht, in Stücke geschnitten und unter den Kämpfern aufgeteilt haben. Aber Gott habe gezeigt, was er von solchen Kriegern halte. Nichts, die gerechte Strafe habe sie ereilt. Eine Bußprozession, in der die Ritter barfuß nur mit Säcken angetan rund um das Lager zogen, sollte die Angelegenheit wieder ins rechte Lot rücken. Aber dann, als die Ritter wieder ihre Rüstungen angelegt und die Schwerter umgegürtet hatten, war das Ziel klar: Nikäa, wo der heilige Konstantin dem ersten Konzil der Christenheit vorgestanden hatte. Der Sultan der Seldschuken, Kalec Arslan, hatte die Stadt, nachdem er Jahre zuvor die Oströmer vernichtend geschlagen hatte, zu seiner Residenz gemacht. Die Christen aber hatte er nicht vertrieben. Er verlegte eine türkische Garnison in die Stadt und seinen Harem, seinen Hofstaat und seine Beamten. Der Sultan selbst war ein milder Herrscher, tolerant, doch zu seinem Pech Schmeichlern zugetan. Also wurde ihm, als das Heer der Kreuzfahrer nahte, mitgeteilt, es sei nicht viel besser als die Scharen Peters, die seine Truppen erst vor kurzem aufgerieben hatten. Und weiter hieß es, seien die Franken von Kaiser Alexios in Unfrieden geschieden. Spielend, flüsterten ihm die Schmeichler zu, würde er, der Erhabene, von Allah Gesalbte, mit den Franken fertig. Am 26. April 1097 begann der Marsch des Heeres nach Nikäa. Das Heer Gottfrieds bildete die Spitze, dann folgten die Normannen. Und schließlich bildeten Raymonds und Hugos Kämpfer die Nachhut. Ohne Zwischenfälle langte das Heer von Nikäa an und schloss die Stadt mit ihrer starken Garnison ein. Am 3. Juni war die gesamte Streitmacht rund um Nikäa aufmarschiert, an die 60.000 Mann. Ein gewaltiges Heer, dessen Kampfkraft der Sultan noch immer unterschätzte. Das erste große Gefecht zwischen Türken und Kreuzfahrern entbrannte vor den Mauern Nikäas. Schon bald stellte sich heraus, dass die Christen im Einzelkampf zu Pferd und zu Fuß jedem Türken überlegen waren. Es war nicht die Tapferkeit, sondern die Kunst des Fechtens und der Vorteil des größeren Körpergewichts, was die Kreuzfahrer triumphieren ließ. Der Sultan zog sein Heer in die Berge zurück. Er hatte an die 3000 Mann verloren, mehr als er im Augenblick verkraften konnte. Die Sieger schnitten den Toten die Köpfe ab und schleuderten sie mit Wurfmaschinen in die belagerte Stadt. Die Garnison hatte nur noch eine Versorgungslinie offen, über das Meer, das die Stadt im Westen begrenzte. Die christlichen Heere besaßen keine Schiffe und mussten den Kaiser der Oströmer bitten, ihnen zu helfen. Alexios tat das gern, denn damit bewies er den Franken, wie sehr sie seiner bedurften. Als die Belagerten am 18. Juni die Schiffe der Oströmer bemerkten, traten sie mit dem kaiserlichen General in Übergabeverhandlungen ein. Ob der General die Führer des Kreuzheeres davon verständigte, dass die Übergabe in der Nacht zum 19. Juni erfolgen werde, ist nicht bekannt. Der Sturmangriff, den das Christenheer für den frühen Morgen eben jenes 19. angesetzt hatte, konnte indes unterbleiben. Von den Türmen und Zinnen der Festung Nikäa wehte jedenfalls bereits der oströmische Doppeladler. Die Wut der christlichen Heerscharen auf den Kaiser in Konstantinopel kannte keine Grenzen. Man hatte sie um ihre Beute gebracht. Zudem mussten sie mit ohnmächtigem Zorn beobachten, wie die reichen Türken ungehindert die Stadt verließen. Der Kaiser, ein kluger und besonnener Mann, der inzwischen die Gier der Kreuzfahrer zur Genüge studieren konnte, ordnete sogleich an, dass der Staatsschatz des Sultans unter die Kreuzfahrer aufgeteilt werden sollte. Ein Berg von Gold, Silber und Edelsteinen wurde vor ihnen auf einem freien Platz aufgeschüttet, ein märchenhafter Anblick, der die Kreuzritter in Entzücken versetzte. Nur eine Kleinigkeit verlangte der Kaiser als Gegenleistung. Jeder, der ihm, dem Kaiser, noch nicht den Lehenseid geleistet hatte, wurde, ehe er seinen Beuteteil in Empfang nehmen konnte, neuerlich dazu aufgefordert. Die hohen Herren schworen angesichts des nie zuvor erblickten Schatzes ohne zu zögern den Eid. Im Feldlager vor Nikäa wurde der Weitermarsch beraten. Der Optimismus war groß. Man hatte die Türken verjagt. Der Weg ins Innere von Kleinasien war frei. Aber es wurde Sommer. Unbarmherziger, kleinasiatischer Sommer. Die Temperaturen stiegen rasch an. Die grünen Felder wurden abgeerntet und verdorrten. Durch die Halbwüste Anatoliens quälte sich das Heer weiter und weiter dem fernen Jerusalem entgegen. Kann eine Armee in der Stärke eines modernen Korps mit einem Tross von Kindern, Weibern und Handwerkern, ohne wohlorganisierten Nachschub, ohne jedwede ärztliche Betreuung, ohne Kenntnis primitivster hygienischer Grundvoraussetzungen, kann solch ein Heer durch die glutheißen, wüstenhaften, wasserlosen Hochebenen Kleinasiens ziehen, ohne an Klima und Hitze und nicht zuletzt an der eigenen Unvernunft zugrunde zu gehen? Wie konnten gepanzerte Reiter, wie vermochten ihre Pferde einen 1000 Kilometer langen Ritt durch das unwirtliche Anatolien ertragen? Zunächst einmal muss ein Irrtum korrigiert werden. Der Ritter der ersten Kreuzzüge trug noch keine jener prachtvollen, sozusagen auf Taille gearbeiteten, ungeheuer schweren Rüstungen, wie wir sie etwa von Kaiser Maximilian I. her kennen. Zweckmäßigkeit war alles. Schönheit und Eleganz sollten erst viel später hinzukommen. Der Ritter des 11. Jahrhunderts trug einen Eisenhelm mit Nasenschutz. Je nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe war der Helm kegelförmig, pagodenartig oder viereckig. Den Nacken schützte ein Eisenkettengehänge. Ein nachthemdartiges, langes, bis zu den Waden reichendes Gewand mit halblangen Ärmeln war sein Hauptschutz. Nur ganz wenige Ritter trugen zusätzlich noch Arm- oder Beinschienen. Das lange Gewand bestand zumeist aus einander überlappenden Metallstücken, auf einem Lederkleid aufgenäht oder genietet. Die Normannen bevorzugten Panzer aus eng ineinander verhakten Ketten. Das Gewand war hinten und vorn geschlitzt, um ein leichtes Auf- und Absitzen des Reiters zu ermöglichen. Unter der Rüstung musste der Ritter ein Gewand aus Tuch oder Filz tragen, das vor dem rauen Panzerhemd schützte und Quetschungen oder Hiebe und Stöße abschwächte. Oft genug war ein schlecht sitzendes Panzerhemd Ursache ständigen Wundseins, eine dauernde Qual. Wie dünn auch immer solch ein Metallschutz gewesen sein mag, die Angriffswaffen aus der Ferne, die leichten Pfeile drangen nicht durch und nur darauf kam es an. Eine andere Frage ist es, wie man es mit einem Filzunterkleid, darüber einen wärmespendenden Metallpanzer, bei 40 Grad Hitze aushalten kann, durch wasserlose Steppen zu reiten. Natürlich behagten diese Umstände auch den Kreuzfahrern nicht. Schon sehr bald verwendeten sie den hellen, leichten Stoffüberwurf, den die Musulmanen über ihren Panzern trugen. Er nahm außerordentlich viel Hitze weg. Man denke nur an den Burnus der Araber. Im Winter 1097-98 dezimierte als Folge der einseitigen Ernährung der Skorbut die Reihen der Kämpfer. Die Ärzte der einheimischen Christen, zumeist Armenier, rieten richtigerweise zu frischen Früchten, Granatäpfeln etwa. Aber die Kreuzfahrer wollten von den unbekannten Früchten nichts wissen. Sie fürchteten, vergiftet zu werden, und unglücklicherweise starb ein Graf, der seinem armenischen Arzt Glauben geschenkt hatte, nach dem Genuss grüner Feigen. Im ersten Halbjahr des Kreuzzuges starben ein Sechstel aller Männer und Frauen an einer Infektionskrankheit. Tausende trugen dauernde Schäden nach schwerem Typhus davon und an die 10.000 litten jahrelang an den Folgen des Skorbuts, zumeist verloren sie ihre Zähne. Die mitreisenden Wundärzte, falls man sie so nennen will, verordneten gegen jede Krankheit Wein oder Schnaps. Gewiss kein Fehler, aber auch nur selten von echtem Nutzen. Es waren ahnungslose Männer, Scharlatane vom Schlage eines Dr. Eisenbart, die nicht einmal imstande waren, eine erlittene Verwundung aus der Schlacht zu behandeln. Tausende starben an relativ harmlosen Verletzungen, weil sie unsachgemäß behandelt wurden. Aber die fränkischen Feldschere waren nicht so verbohrt, um nicht von ihren orientalischen Kollegen zu lernen. Nach einigen Jahren vermochten sie bereits im Konsilium mitzureden, wenn griechische Ärzte eine Diagnose zu stellen versuchten. Selten haben es Männer verstanden, ihre Gier nach Besitz so vollendet hinter idealistischen Zielen zu verbergen, wie die Anführer des ersten Kreuzzuges. Vor ihre Soldaten allerdings, vor dieser ahnungslosen, zutiefst aufgewühlten Masse, traten sie mit immer den gleichen Phrasen hin. Redeten immer nur von dem großen Ziel, das es zu erreichen galt, Jerusalem. So genügte es, die mitunter mutlosen Krieger daran zu erinnern, dass sie Streiter Christi seien, und schon waren die Männer wieder bereit, jede Mühsal zu ertragen. Im Zelt der Heerführer ging es längst um andere Dinge. Die Differenzen zwischen den Mächtigen wurden immer größer. Die Beute von Nikäa, die reichlichen Goldgeschenke des oströmischen Kaisers Alexios, das alles hatte den Fürsten gezeigt, wie viel es schon hier im Vorfeld des Heiligen Landes zu holen gab. Die Chance, dem einzig wahren Besitz zu Land zu kommen, stieg mit jedem Marschtag und war umso größer, je isolierter man sich von den Mitfeldherren wähnte. War man allein, brauchte man nicht zu teilen und konnte sich, war das Erreichte lohnend genug, gleich als neuer Herrscher etablieren. Das Heer hatte von diesen Gedankengängen keine Ahnung. Es sah seine Führer vor den Feldaltären knien, in härenen Gewändern Buße tun, barfuß sich geißeln und tönende Reden über Jerusalem führen. Wollte man da misstrauisch sein? Auf zum heiligen Grab! Deus le volt! Thank you. Der Weitermarsch von Nikäa aus konnte nur auf der römischen Heerstraße vor sich gehen, hinein ins Herz des südlichen Kleinasien. Die Beratungen der Anführer waren äußerlich zwar ruhig, aber von tiefstem Misstrauen gegeneinander geprägt. Warum, so fragte etwa Gottfried, wolle Raymond erst eine Tagesreise nach ihm aufbrechen? Jedermann fühlte, dass Gottfried der Meinung war, Raymond wisse um verborgene Reichtümer und wolle niemanden dabei haben. Die Normannen schließlich schienen sich an keine Kriegsratsbeschlüsse zu halten. Ihnen stand der Sinn offensichtlich nur nach Gold und Gut. Schließlich zogen die Ritter doch, weil das Land rings um Nikäa ausgeplündert und wasserarm war, in zwei etwa 10 Stunden voneinander entfernten Heereskolonnen nach Osten. Nach 120 Kilometern, nächst der Weggabelung von Dorylaeon, traf die erste Heeresgruppe unter Bohemund, ältester Sohn des Herzogs von Apulien, und den Nordfranzosen auf die Türken. Bohemund war darauf vorbereitet. Die Zeltstadt der Kreuzfahrer mit ihren Hunderten von Weibern, Kindern, waffenlosen Pilgern und Priestern, Handwerkern und Händlern war rings um mehrere Quellen errichtet worden. Bohemund rief seine Unterführer zusammen und gab den Befehl aus, sich nur zu verteidigen und nicht anzugreifen, bis die zweite Heeresgruppe unter Raymond von Toulouse eintreffen werde. Die türkische Taktik war den Abendländern damals noch unbekannt. Unablässig schossen die Reiter ihre Pfeile ab. Alles hing jetzt davon ab, ob sich Bohemund so lange im verschanzten Lager halten konnte, bis das zweite Heer unter Raymond heran war. Auszuharren war nicht einfach, denn die Türken ritten nun auch schon eine scharfe Attacke gegen die Zeltstadt. Der Sultan glaubte, dass er das gesamte Kreuzritterheer vor sich hatte. Er ließ Salve um Salve von Pfeilen abschießen, des nahen Sieges gewiss. Als die Pfeile knapp wurden und er eben den entscheidenden Sturmangriff befehlen wollte, kam Raymonds Vorhut in Sicht. Zuerst ein Zaudern, das rasch zur Verwirrung wurde und schließlich in Panik ausartete, als Ademar, Bischof von Puy, der Glücksgriff des Papstes, mit einigen 1000 Mann von einem Hügel herab auf die Türken losstürmte und den Sieg für die Christen errang. Die Türken, oder was von ihnen übrig geblieben war, flohen. Das Lager mit den Schätzen der Türken fiel den Kreuzfahrern in die Hände. Der Sultan zog sich in die zentralen Salzwüsten Anatoliens zurück, nicht ohne vorher die Brunnen verunreinigt und sogar die Ölbäume gefällt zu haben. Im Orient eigentlich eine frevelhafte Tat. 2 Tage nach diesem Sieg brach das Kreuzritterheer wieder auf. Es gab nicht genug Futter für die Pferde, auch machte die Hitze den Rittern zu schaffen. Allerdings zog die gesamte Heeres- und Pilgerschar, insgesamt wohl an die 60.000 Menschen, ein und dieselbe Straße, die durch die Verwüstungen des geschlagenen Sultans markiert war. Die Verpflegungsprobleme waren kaum lösbar. Die Pferde fraßen nun tagelang nichts als dürre Dornbüsche, bekamen davon aber die Kolik und starben zu Hunderten. Die Ritter, die nun zu Fuß gehen mussten, hatten unter der Last ihrer Helme, Panzerhemden und Waffen zu leiden, die sie aufgebürdet bekamen. Am Fuße des bis zu 3.700 Meter hohen Taurusgebirges erreichten die Pilger schließlich christliches, von Armeniern besiedeltes Land. Die wohlhabenden Städte bemühten sich rührend, den ermatteten Scharen zu helfen. Baudouin von Boulogne, der Bruder Gottfrieds von Bouillon, einer der scharfsinnigsten Ritter des ganzen Zuges, freundete sich mit den Armeniern an, ließ sich von ihnen in ihre Sitten und die politische Situation einweihen. Er witterte die Möglichkeiten, nach der Macht und nach Besitz zu greifen. Daheim in Frankreich hatte Baudouin als dritter Sohn überhaupt keine Chance, zu Besitz zu kommen. Aber er zeigte sich jetzt skrupellos genug, ihn sich um jeden Preis anzueignen. Am Fuß der Tauruspässe, am Beginn der uralten Völkerstraße der Kilikischen Pforte, erhielt Baudouin von seinen armenischen Freunden einen Fingerzeig. Die kilikischen Armenier seien ihrer schwachen, moslemischen Herrscher müde. Sie würden einen starken Herrn, zumal einen Christen, gern anerkennen. Baudouin teilte daraufhin seinem Bruder Gottfried von Bouillon mit, er werde nun das Heer verlassen, um sich ein Fürstentum zu erobern. Baudouin sicherte sich die Herrschaft über die Geburtsstadt des heiligen Paulus, Tarsos, ohne einen einzigen Schwertstreich. aber nicht genug damit. Der christliche Fürst der östlich gelegenen reichen Stadt Edessa, Toros, bat Baudouin um Hilfe gegen räuberische Türken. Die Bevölkerung der Stadt jubelte, als Baudouin mit seinen fränkischen Abenteurern in die prächtige Stadt einzog. Es war wie ein orientalisches Märchen. Baudouin schlug dem alten, kinderlosen Fürsten vor, er solle ihn adoptieren. Und so geschah es. Die Adoption fand am 8. Februar 1098 in feierlicher Form auf dem größten Platz Edessas statt. In einer genialen Intrige entledigte sich Baudouin alsbald seines Adoptivvaters, er zettelte eine Verschwörung gegen Toros an, ließ ungerührt zu, dass der alte Herr von der Bevölkerung gelyncht wurde und war fortan der legitime Herrscher der Stadt. Natürlich ließ das die anderen großen Herren nicht mehr ruhig schlafen. Eine einzige Festung versperrte noch den Weg nach Jerusalem, Antiochia. Die alte hellenische Großstadt, die in ihren besten Zeiten um 200 nach Christus etwa 1 Million Einwohner zählte, war auch im Jahre 1098, als die Kreuzfahrer sie einzuschließen begannen, trotz schwerster Erdbeben und unzähliger Plünderungen, noch immer eine reiche, betriebsame und wohlhabende Stadt. Sie war vorwiegend von Christen bewohnt, freilich von Anhängern verschiedener Glaubensbekenntnisse, die einander inbrünstig bekämpften. Überragt vom Silpiosberg mit seiner Zitadelle, von einer Mauer umgeben, die so lang war, dass sie 360 Wachttürme benötigte, stellte sie ein Viereck von etwa 4 Kilometern Seitenlänge dar. Es war für die mittelalterlichen Menschen eine gewaltige, schier uneinnehmbare Festung. Das Kreuzfahrerheer begann, die riesige Stadt einzuschließen. Der Spätherbst war in diesem Jahr 1097 feucht, unfreundlich und bald auch eisig. Die Kreuzfahrer froren erbärmlich und konnten nur selten kochen. Es gab kein Brennmaterial. Und bald kam der Hunger. Das Heer aß Leder, Rinde und genießbare Erde. Als es gelang, den etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernten Mittelmeerhafen der Stadt St. Symeon zu erobern und als 13 genuesische Galeeren eintrafen von Kaiser Alexios mit Lebensmitteln und dem nötigen technischen Gerät zum Bau von Belagerungstürmen versehen, besserte sich vorübergehend die Versorgung. Aber es half alles nichts. 1/7 des Mannschaftsstandes verhungerte. Etwa 1/3 der Frauen und Kinder und mehr als die Hälfte der Priester ebenfalls. Die Wochen und Monate gingen dahin. Die Kreuzfahrer konnten nichts anderes tun, als den Ring um die Stadt so dicht wie möglich zu halten. Sie vermochten trotzdem nicht zu verhindern, dass immer wieder Lebensmittel in die belagerte Stadt gelangten. Und immer bedrohlicher wurden die Nachrichten vom Herannahen des Ersatzheeres unter dem gefürchteten türkischen General Kerboga. Folgerichtig forderte Raymond von Toulouse, man müsse den Sturmangriff wagen. Denn sei man vor dem Eintreffen der Türken noch nicht im Besitz Antiochias, so werde das Kreuzfahrerheer zwischen Belagerten und Ersatzheer zermalmt werden. Bohemund aber riet leidenschaftlich vom Generalsturm ab. Der Normanne wollte sich nämlich zum alleinigen Herrn der stolzen Stadt machen. Und das war bei einem Angriff aller Truppen schlecht möglich. Endlich sah der Normanne Bohemund die Chance, bei der Eroberung der Stadt eine entscheidende Rolle zu spielen. Eines Nachts wurde er von einem zum Islam übergetretenen Armenier namens Firus aufgesucht. Dieser Firus, türkischer Offizier in Antiochia, aber wegen Schwarzhandels mit Getreide degradiert, war bereit, für einige Säcke Gold die Stadt zu verraten. Er kommandierte noch immer 2 der 360 Türme. Die würde er zu gegebenem Zeitpunkt den Rittern übergeben. Bohemund willigte in den Handel unter einer Bedingung ein. Nur ihm oder einem Normannen dürfe Firus die Türme ausliefern. Noch aber hieß es, auf den geeigneten Moment zu warten. Das war der schwierigste Teil des Plans, dieses nervtötende Warten. Seit dem 21. Oktober lag das Heer vor Antiochia. Jetzt schrieb man Ende Mai. Schon desertierten die ersten der Streiter Christi. Erst in der Nacht zum 3. Juni gab Firus das Signal und Bohemund weihte seine Gefährten in den Plan ein. Alles lief programmgemäß ab. 60 Normannen kletterten, ohne auf Widerstand zu stoßen, auf die beiden Türme und öffneten das nahegelegene St. Georgstor. Die Masse des Heeres wälzte sich in die Stadt. Es gab kaum Straßenkämpfe. Bohemund pflanzte seinen Purpurbanner auf den höchsten Punkt der Stadt und behauptete, dass ihn niemand aus seiner Stadt vertreiben werde. 12 Stunden später war in Antiochia kein Türke mehr am Leben. Die Ritter hatten sogar hunderte Christen umgebracht, ausgeplündert, ihre Frauen geschändet. Aber dem Siegesrausch folgte der Kater. Denn am 5. Juni, nur 2 Tage später, wurden die abendländischen Ritter von dem großen Heer des Atabeks Karboga eingeschlossen. Der Türke aus Mosul lagerte genau dort, wo noch einige Tage zuvor das Hauptquartier der Kreuzfahrer gewesen war. Am 10. Juni hatte er sie vollständig eingeschlossen. Ein Entrinnen war unmöglich. Die Lage schien hoffnungslos. Von 200.000 Mann umzingelt, tausende Kilometer von daheim entfernt, nur auf eine wankelmütige christliche Stadtbevölkerung gestützt. Wie sollten sie sich retten? Die Masse der Kreuzfahrer hungerte nach einem Zeichen, nach einem Wunder. Gott, ihr Herr, sollte sich ihnen offenbaren. Und tatsächlich, der Herr schien die Seinen in ihrer Not nicht im Stich zu lassen. Ein gewisser Pierre Barthelmy, ein übel beleumdeter Kreuzfahrer, ein Spieler, ein Hurenbock, berichtete davon, dass ihm der Apostel Andreas im Traum die Stelle gezeigt habe, wo die Lanze, die Jesus an der Seite durchbohrt habe, vergraben sei. Am 14. Juni begann die Suchaktion in der Kirche des heiligen Petrus. Stunde um Stunde gruben die Männer verzweifelt nach der kostbaren Reliquie. Als sie mutlos wurden, sprang Pierre Barthelmy persönlich in die ausgehobene Grube, wies die Männer an, mit vor dem Gesicht verschränkten Händen zu beten und fand, wirklich ein Wunder, auf Anhieb die heilige Lanze. Die Männer trugen ihn mitsamt seinem Fund in verzückter Prozession durch die Stadt. Vergessen war die Hungersnot, die Angst vor dem Ende. Gott hatte ihnen ein Zeichen seiner Gnade gesandt. Nur Adema, der Bischof von Le Puy, machte sich so seine Gedanken. Schließlich hatte er bereits in Konstantinopel vor einer Lanze gebetet, die den Leib des Herrn durchbohrt haben sollte. Er kam aber nicht dazu, seine Zweifel zu äußern. Er starb wenig später an Typhus. Mit Siegeszuversicht versehen, stellten sich die Kreuzfahrer am Morgen des 28. Juni 1098 zum Ausfall bereit. Solange die Schlacht tobte, standen die Priester auf den Wällen Antiochias und beteten. Bischöfe schwangen das Zeichen der Huld Gottes, die heilige Lanze. Die Ritter kämpften zum großen Teil zu Fuß. Ihre Pferde waren schon im Kochtopf gelandet. Da sie selbst von den leichten Pfeilen nur schwerlich verletzt werden konnten, kamen sie nach Verlassen der Stadt zügig voran. Sie waren wie eine Walze. Nun sahen die Gegner des türkischen Generals Atabek den Augenblick dafür gekommen, ihrem durch seine Strenge unbeliebt gewordenen Anführer ihre Macht zu zeigen. Als erster gab der Emir von Damaskus ein Zeichen und verließ im Galopp das Schlachtfeld. Zahlreiche kleine Emire folgten seinem Beispiel. Und als schließlich der Emir von Homs als letzter eine Kehrtwendung machte, gab Karboga den Kampf verloren. Die Kreuzfahrer verfolgten die Fliehenden und töteten sie zu Tausenden. Karboga entkam, aber seine Macht war für immer dahin. Er hatte Schwäche gezeigt und verloren. Man schrieb den 7. Juni 1099, als eine Vorhut die Mauern der Stadt Jerusalem erblickte. Die Stadt erwies sich als eine der großen Festungen der islamischen Welt. 1000 Jahre lang hatten alle ihre Herrscher an den Mauern gebaut, die die strategisch günstige Lage der Stadt Davids noch verbesserten. Sie umschlossen im Jahre 1099 im Wesentlichen die heutige Altstadt. Ein römisches Aquädukt versorgte die Altstadt mit gutem Wasser. Die Belagerer waren nicht so gut dran, denn alle Quellen mit Ausnahme des Tümpels Siloam am Fuß der Südmauer waren verunreinigt. 10 Kilometer weit holten findige Händler in Rindshäuten das kostbare Nass und verkauften es becherweise an die Kreuzfahrer zu Wucherpreisen. 14 Tage lang wehte der glutheiße, alles austrocknende Chamsin, der Wüstenwind, und machte das Leben der Belagerer zu einer Dursthölle. Man prügelte sich um Wasser, man tötete für Wasser und man verkaufte seine Kinder für Wasser. Der Kriegsrat der Kreuzfahrer kam zu der Überzeugung, dass angesichts der Wassernot die Stadt rasch genommen werden müsse. Ein Eremit, der zu den Anführern sprach, behauptete, Gott habe ihm mitgeteilt, dass ein am 13. Juni zu unternehmender Sturmangriff erfolgreich sein werde. Sie müssten nur den rechten Glauben an den Sieg haben. Die Begeisterung der Kreuzfahrer kannte keine Grenzen und mit Todesmut versuchten sie, Sturmleitern anzulegen und die Welle zu erklettern. Der Angriff scheiterte. An die 700 Mann starben elendig. Am 15. Juni wurde beschlossen, fahrbare, an die 20 Meter hohe Belagerungsmaschinen zu bauen. Mit bewehrten Türmen, von denen aus die Stadtmauern über Enterbrücken erstürmt werden könnten. 2 Tage später, eines der wenigen wirklichen Wunder des ersten Kreuzzuges, liefen im Hafen von Jaffa 6 Schiffe ein. 2 genuesische und 4 englisch-normannische Galeeren. Sie hatten Lebensmittel an Bord, vor allem aber wunderbarerweise gerade jene Materialien, die die Männer zum Bau der Belagerungstürme benötigten. Unter der fachmännischen Leitung 2 Ritter, Gaston von Béarn und Guillaume Ricoux, bauten Handwerker 2 Belagerungstürme. Sie wurden an den Fuß des Berges Zion und an die Nordmauer gerollt, von wo aus in der Nacht zum 14. Juli der Generalangriff beginnen sollte. Die Hauptlast lag auf den Lothringern und Nordfranzosen Gottfrieds, die den Turm an der Nordmauer besetzten. Raymond, der den 2. Turm befehligte, kam nicht voran. Der Beschuss mit Schleudersteinen und Feuer war an seinem Abschnitt außergewöhnlich stark. Das Heer blickte erwartungsvoll auf die Lothringer. Auf dem obersten Stockwerk des Turmes, er war an die 20 Meter hoch, befehligte Gottfried gemeinsam mit seinem Bruder Eustach von Boulogne den Angriff. Gegen Mittag schien es, als werde der Widerstand der Verteidiger geringer. Ein Ritter mit dem Namen Lietot soll als erster über die Stadtmauer Jerusalems geklettert sein. Ein 2. Gilbert von Tournai, folgte ihm. Und Gottfried führte nun die erprobtesten Krieger der Lothringer auf die Mauerkrone. Sie hakten Sturmleiter um Sturmleiter ein und ließen sie an den Wallgraben hinab. In ununterbrochenem Strömen erkletterte nun die Auslese der Lothringer und Nordfranzosen die Welle, um gleich danach auf der anderen Seite in die Stadt hinabzuspringen und den Kampf gegen die in Panik geratenen Verteidiger aufzunehmen, die nach kurzer Gegenwehr in Richtung Süden flohen. Dorthin, wo die Angreifer Raymonds noch nicht recht vorangekommen waren. Gottfried aber stand, das Urbild eines schönen, tapferen Ritters, hoch oben auf der Mauer, das Schwert in der Rechten. Sein blonder Bart wehte im heißen Wind, während er die Kreuzfahrer antrieb und ermunterte. Durch das Säulentor, das Gottfrieds Leute öffneten, drangen die süditalienischen Normannen in die Stadt ein und jagten, von dem tollkühnen Tankred angeführt, die Moslems vor sich her. Die Besiegten flohen in das heilige Herz der Stadt, auf den Platz Harem es-Scherif, zum Felsendom und zur heiligen Moschee Al-Aqsa, beides Gotteshäuser, die dem Islam über alles heilig sind. Wenn sie dort bei Allah Schutz suchten, so half ihnen das nichts. Die Kreuzfahrer fielen in blinder, in mörderischer Wut über sie her, erschlugen sie auf dem Weg zu den Moscheen, vor den Moscheen und in den Moscheen. An die 15.000 Menschen wurden schon beim ersten Sturmlauf der Rasenden hingemetzelt. Das Geschrei der niedergemetzelten Menschen drang bis zur Südmauer und veranlasste die Verteidiger, ihren Platz aufzugeben und sich in der Zitadelle der Davidsburg auf dem Berge Zion in vorläufige Sicherheit zu bringen. Ihr Befehlshaber bot ein Zelt voll Gold, wenn Raymond ihm und seiner Besatzung freien Abzug gewähre. Raymond gab sein Wort und die Krieger wurden aus der Stadt gebracht. Sie waren die einzigen Mohammedaner, die das Blutbad, das nun folgte, überlebten. Es war ein entsetzliches Blutbad, das die Streiter Gottes unter den Bewohnern Jerusalems anrichteten. Eine Orgie des Hasses und des Wahnsinns, in der niemand verschont wurde. Greise, Frauen, kleine Kinder, vor nichts und niemandem machten die entfesselten Kämpfer Halt. Es schien, als seien die Heerscharen des Teufels der Hölle entstiegen oder der fürchterliche Rachegott des Alten Testaments raste erneut über das gequälte Land zwischen Jordan und dem Meer. 3 Jahre zurückgestaute Aggression brach sich nun mit der Gewalt eines Naturereignisses Bahn. 18 Stunden lang rasten die Mörder durch die Stadt. 35.000 Moslems, darunter mindestens 12.000 Frauen und 6.000 Kinder, wurden an diesem Tag hingeschlachtet. 5.400 Juden, die sich in ihre Hauptsynagoge geflüchtet hatten, verbrannten dort bei lebendigem Leibe. Im Blutrausch von Jerusalem endete der letzte Rest von Toleranz, den sich die Menschheit aus besseren Tagen bewahrt hatte. Es sollten Hunderte von Jahren vergehen, ehe West und Ost wieder die Achtung vor andersdenkenden und glaubenden Mitmenschen fanden. Boten wurden in die Heimat gesandt, um die Christenheit und vor allem Papst Urban II. Von diesem Sieg zu unterrichten. Er sollte um Rat gefragt werden, wer dort, wo Christus König war, regieren solle. Aber als der Bote in Rom eintraf, lebte Urban II. Nicht mehr. Er war am 29. Juli, 14 Tage nach der Erstürmung Jerusalems, gestorben. Vom zweifelhaften Sieg seiner Idee hatte er nichts mehr erfahren. Die Sieger von Jerusalem, die nach der Orgie von Mord und Gewalt ernüchtert die Zukunft der heiligen Stätten überdachten, hatten keinen Grund, optimistisch zu sein. Im Grunde waren sie nur ein verlorener Haufen, ein Heer von wenig mehr als 35.000 Mann. Fern der Heimat und umzingelt von Feinden, die nur darauf lauerten, sich an den Okkupanten für die erlittene Schmach, für das Besudeln der heiligen islamischen Stätten zu rächen. Vor allem galt es jetzt zunächst einmal, einen legitimen Anführer zu wählen. Einen, der die Autorität hatte, den Streitern Christi den Weg zu weisen. Gottfried von Bouillon, der vom Kreuzritter her als Held von Jerusalem gefeiert wurde, galt neben Raymond von Toulouse und Saint-Gilles als aussichtsreichster Bewerber um das höchste Amt im neu eroberten Land. Das Tauziehen um den Herrscherposten begann schon mit der Frage, wer religiöses Oberhaupt werden solle. Ademar, der dafür von Urban ausersehen worden war, lebte nicht mehr. Die Normannen schlugen einen der ihren, den besten Prediger des Kreuzzuges, Arnolf von Rouet, vor. Raymond und die Südfranzosen aber forderten zunächst einmal die Wahl eines Staatsoberhauptes. Arnulf, der sich vermutlich mit Gottfried abgesprochen hatte, machte den Kreuzfahrern klar, dass dort, wo Christus König gewesen sei, kein sterblicher Mensch eine Krone tragen könne. Nach der Dornenkrone, keine Königskrone, war eine seiner Standardsätze. Die Führer des Kreuzzuges boten Raymond von Toulouse trotzdem die Königskrone eines neu zu schaffenden Königreichs Jerusalem an. Und er, der stets darauf brannte, die Führung des ganzen Zuges zu übernehmen, der intrigiert und betrogen hatte, um seine Gegner kalt zu stellen, lehnte, überraschend für alle, ab. »Ich kann, in Christi Stadt nicht König sein, sagte er, und war, wie Chronisten später vermuteten, davon überzeugt, dass er es damit allen Konkurrenten in dieser ersten Wahlrunde unmöglich gemacht hatte, sich um den Königstitel zu bewerben. Ein verhängnisvoller Trugschluss. Denn als die Wahlmänner, alles angesehene Lehensleute und Prälaten, den nächsten Kandidaten Gottfried von Bouillon ansprachen, da sagte dieser, vom Prediger Arnulf von Rouet bestens instruiert, »Ein König? Nein!« Werde denn nicht dauernd gepredigt, in Jerusalem dürfe es keine Könige geben? Aber vielleicht sei es möglich, einen Verteidiger des Heiligen Grabes zu wählen. Wenn man sich zufrieden geben wolle, von einem Mann mit einem solch bescheidenen Titel regiert und angeführt zu werden, dann sei er, Gottfried, bereit, die Bürde zu tragen. Jetzt lief alles wie am Schnürchen. Jubelschreie der Wahlmänner und des Heeres, mit Ausnahme der sprachlosen Südfranzosen, eine rasch improvisierte Feier, während die Männer Gottfried den Treueeid schworen. Kein Zweifel, die Sache war bestens gelaufen. Noch am gleichen Tag besetzte der vor Wut schäumende Raymond die Zitadelle Jerusalems, die Davidsburg, verrammelte ihre Tore und erklärte, er werde hier noch viele Monate bleiben. Da die Burg praktisch die ganze Stadt beherrschte und die Südfranzosen überaus zahlreich waren, verlegte sich der neue Herrscher Jerusalems aufs Verhandeln. Der alternde und zutiefst verbitterte Raymond brauchte nicht viel Zuspruch, um zum Abzug überredet zu werden. Er erklärte, er habe genug vom Heiligen Land, sein Gelübde sei mehr als erfüllt und er werde unverzüglich heimreisen. Aber dann überlegte er es sich doch anders und zog zum Jordan, um sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Natürlich ernannte der neue Verteidiger des Heiligen Grabes, Gottfried, seinen Prediger Arnulf von Rouet sogleich zum Patriarchen Jerusalems. Der letzte Beweis, dass die Inthronisierung des Lothringers ein abgekartetes Spiel war. Vordringliche Aufgabe der neuen Regierung war es, die Bedrohung aus Ägypten abzuwehren. Spione, die man auf der Folter zum Reden gebracht hatte, erhärteten das Gerücht, dass der ägyptische Wesir El-Afdal mit einem riesigen Heer nach Palästina marschierte. Es scheint tatsächlich mehr als 100.000 Mann stark gewesen zu sein. Noch einmal bewährte sich der Geist, der die Kreuzfahrer nun schon seit 4 Jahren erfüllte. Alle Heerführer, sogar der tödlich gekränkte Raymond, vergaßen den persönlichen Zwist und marschierten in Eilmärschen nach Süden, den Ägyptern entgegen. Am 12. August 1099 kam es bei Askalon im Süden Palästinas zur entscheidenden Schlacht. Der Wesir, der keine Ahnung hatte, wie nahe das Kreuzritterheer schon war, wurde von den Streitern Christi überrannt. Binnen weniger Minuten entschied die Wucht des Ritteraufgebots das Treffen. Die Normannen Tankreds kamen als erste in das Zeltlager des Wesirs und erbeuteten ungeheure Schätze. Ringsum wiederholte sich das Morden und Abschlachten von Jerusalem. Im Triumph kehrte das Kreuzfahrerheer nach Jerusalem zurück. Aber jetzt begannen Gottfrieds Probleme erst richtig. Tausende seiner Krieger sahen ihr Gelübde als erfüllt an und wollten nun mit den erworbenen Reichtümern nach Hause. Nur wenige ließen sich dazu überreden, als Gutsbesitzer und Feudalherren in Palästina zu siedeln. Das Land war ihnen nicht reich genug, die Gefahren zu groß. Als Gottfried Bilanz zog, stellte sich heraus, dass er nur über wenig mehr als 300 Ritter und 3000 Mann Fußvolk verfügte. Eine bescheidene Schar, die unmöglich einem Angriff starker feindlicher Kräfte widerstehen konnte. Daher wurde jedem Heimkehrer und jedem offiziellen Boten, der in die Heimat zurückreiste, der strikte Auftrag erteilt, überall und an jedem Ort neue Jerusalem-Pilger zu werben, vor allem solche, die vorhatten, im Heiligen Land zu bleiben. War es der Anblick der Gold- und Silbermünzen, der die Menschen ins Heilige Land lockte, waren es die seidenen Gewänder oder die Aussicht, wundervollbringende Reliquien nach Hause zu bringen? Was immer es auch war, Tausende, ein nicht abreißender Strom brach auf ins ferne Land, um dort sündenfrei sein Glück zu machen. Die willkürliche Einteilung, die spätere Historiker trafen, indem sie vom 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Kreuzzug sprachen, trifft nicht die wahren Verhältnisse. Die nummerierten Heerzüge waren lediglich besonders groß oder sie wurden von hohen Persönlichkeiten angeführt. Schon im Winter 1099-1100, der auf die Eroberung Jerusalems folgte, trafen die ersten 9 Pilgerscharen am Heiligen Grab ein. Ein Chronist Jerusalems bezeichnete sie zwar als zuchtlose Rotte, aber sie wurden von Gottfried mit offenen Armen empfangen. Mit ihrer Hilfe konnte er daran gehen, die Küstenstädte Palästinas und Syriens in seine Hand zu bringen. Der neue Staat war von Italien aus relativ leicht erreichbar. Die Handelshäuser in Venedig, Genua und Pisa, die großen Händler des süditalienischen Normannenreiches, sie alle wurden damit unmittelbar in die Geschehnisse des Nahen Ostens verwickelt. Der Orienthandel mit seinen ungeheuren Gewinnspannen machte sie reich und mächtig. Für sie war die Eroberung des Heiligen Landes ein wahrhaft glänzendes Geschäft. Am 18. Juli 1100 starb Gottfried von Bouillon, vermutlich an Typhus. Die Lothringer und Nordfranzosen wollten nur einen weltlichen Herrscher aus seiner Familie anerkennen. Und nur einer kam dafür in Betracht, Baudouin, Graf von Edessa, Gottfrieds Bruder. Die Lothringer forderten ihn auf, sofort nach Jerusalem zu kommen und seines Bruders Erbe anzutreten. Am 9. November 1100, ein Vierteljahr nach Gottfrieds Tod, traf er vor Jerusalem ein. Angeblich begrüßte ihn die Bevölkerung begeistert. Endlich war wieder ein Herr, ein Herrscher in Jerusalem. Aber der neue Herrscher kannte keine Sentimentalitäten. Ohne Gegenstimmen wurde Baudouin zum König von Jerusalem gewählt und niemand scheint diesmal an dem Titel Anstoß genommen zu haben. Hatte jemand in Jerusalem geglaubt, Baudouin werde getreulich das Werk seines Bruders fortführen, so wurde er bitter getäuscht. Selten hat es so ungleiche Brüder gegeben wie Gottfried und Baudouin. Gottfried war huldvoll und gütig, Baudouin hochfahrend und kalt. Gottfried liebte es, mit den einfachen Leuten Brei aus dem Kessel zu kratzen. Baudouin hasste das Getriebe und den Gestank rund um das Lager der kleinen Leute. Von Gottfried wird berichtet, er habe geschworen, solange er das Kreuz trage, jedweder sexuellen Regung zu entsagen. Baudouin hatte den Ruf eines liebestollen Schürzenjägers. Seine armenische Gattin galt auch nicht gerade als keusch. Sie soll sich wahllos jeden gut gewachsenen jungen Mann ins königliche Bett geholt haben, ohne auf Standesunterschiede Rücksicht zu nehmen. Doch Baudouin war nicht der Typ, der so etwas widerstandslos hinnahm. Schon bald verbannte er seine Gattin in ein Kloster. Dann konnte er sich unbeirrt der Erweiterung seines Königreichs widmen. Er schlug die Ägypter ein zweites und drittes Mal und eroberte bis zum Jahr 1110 alle größeren Küstenstädte. Große Burgen sollten das Königreich absichern. Sie stehen heute noch als Zeugen der grandiosen Baukunst der Franken, die ihrerseits viel von den oströmischen Ingenieuren gelernt hatten. Baudouin erweiterte sein Königreich planmäßig Richtung Süden. In einem groß angelegten Kriegszug eroberte er den Negev, erreichte die Hafenstadt Eilat am Roten Meer und zog dann weiter nach Jordanien. Damit kontrollierte er die großen Karawanenwege von Arabien ans Mittelmeer. Gewürze und Weihrauch, dem mittelalterlichen Menschen schier unentbehrlich, kamen auf diesem Weg ins Abendland. Eine große Burg, Le Crac de Montréal, der königliche Berg, half den Königen von Jerusalem, ihre Macht zu festigen. Alle diese Unternehmungen kosteten Geld. Baudouin beklagte oft, dass er als Graf von Edessa mehr Geld gehabt habe, denn als König von Jerusalem. Der inzwischen eingesetzte Patriarch von Jerusalem, Dagobert, war allerdings geldgierig und hütete die Kirchenschätze gleich einem Drachen. Die spendablen Fürsten der Heimat aber, die der Sache des Heiligen Landes Geldmittel zukommen ließen, stifteten niemals den weltlichen Behörden, sondern immer nur der Kirche. Baudouin mutmaßte deshalb, der Patriarch horte einen ungeheuren Schatz. Das Geld der Kirche sollte auch in den nächsten Jahrzehnten ein ständiger Zankapfel zwischen den weltlichen Herrschern Jerusalems und den Patriarchen der heiligen Stadt bleiben. Da traf es sich gut, dass die unermesslich reiche Gräfin von Sizilien, Adelheid, einen Gatten suchte. Ihr Sohn Roger II. Von Sizilien war großjährig geworden und sie konnte nun daran denken, der Pflichten einer langen Witwen- und Regentschaft ledig, das Leben noch einmal zu genießen. Außerdem wollte sie gerne eine Königskrone tragen. Der Antrag, den Boudoin stellen ließ, schmeichelte ihrem Ehrgeiz und sie ließ ihre Kronjuristen einen Vertrag ausarbeiten. Wesentlicher Punkt war, dass, falls ihre Ehe kinderlos bleibe, was anzunehmen war, denn Adelheid war 46, ihr Sohn Roger das Königreich Jerusalem erben sollte. Boudoin ging darauf ein. Er sah nur noch das Geld der Gräfin. Im Sommer 1113 stach die Königswitwe von Sizilien aus in See. Im Hafen von Akko empfing sie König Boudoin ehrenvoll. Zum ersten Mal erschienen er und sein Hof orientalischer Sitte gemäß in seidenen Gewändern. Pferde und Maultiere trugen purpurgefärbtes Lederzeug und goldene Schellen. Orientteppiche lagen auf den Straßen, überall wehten Banner und die Priester schwangen Weihrauchfässer. Boudoin zog mit seiner Braut nach Jerusalem, wo sie der Patriarch so rasch wie möglich traute. Schon am nächsten Tag verfügte Boudoin über die Mitgift, bezahlte seinen Soldaten einen ordentlichen Sold, kurbelte die Bauarbeiten an den Befestigungen wieder an und vergab an Handwerker und Kaufleute Kredite. Die Ehe war ein glatter Misserfolg. Adelheid fand den Königspalast von Jerusalem, ein uraltes Gemäuer, nicht standesgemäß. Und Boudoin tat es inzwischen leid, dass er einem Normannen, den er nicht einmal kannte, sein Königreich vererben sollte. Da trafen, welch Zufall, anonyme Anzeigen beim Papst Paschalis ein. König Boudoin sei gar nicht kirchenrechtlich geschieden worden. Der Papst sandte einen Legaten nach Jerusalem, der tatsächlich feststellen musste, dass alles dafür sprach, dass der König des Heiligen Landes ein Bigamist war. Der Patriarch von Jerusalem, er hieß inzwischen Arnulf, hatte, da er für die Trauung verantwortlich war, eine schwere Sünde auf sich geladen. Er wurde nach Rom zitiert und erlangte die Verzeihung des Papstes, allerdings unter einer Bedingung. Er müsse den König zur Lösung seiner Ehe mit Adelheid zwingen. Das konnte, wen wundert's, Arnulf mit gutem Gewissen zusichern. Adelheid, inzwischen ihrer Schätze beraubt, lag König Boudoin gewiss nicht sehr am Herzen. Noch zierte sich Boudoin. Er fürchtete die Reaktion der mächtigen Normannen von Sizilien. Dann aber gab er, scheinbar unter dem Druck seiner Beichtväter, nach und erklärte, er könne nicht imstande der Sünde sterben und müsse Adelheid verstoßen. Die aber segelte, all ihr Geld und Gut in Jerusalem zurücklassend, heim nach Palermo. Sie überlebte ihren Gatten, der vor Gott keiner war. König Boudoin starb am 2. April 1118 nach einem kurzen Feldzug in Ägypten, vermutlich an Malaria. Er hinterließ ein gefestigtes Königreich, dessen Handel mit Ost und West im Aufblühen war. Sein Vermächtnis war einfach und es gilt, so merkwürdig es auch klingt, heute noch: Lasst es niemals zu, dass die Araber Syriens und Ägyptens einig werden und gemeinsam über uns herfallen. Es schien, als habe sich im Königreich Jerusalem der Gedanke durchgesetzt, die Krone dem Fürstenhause Gottfrieds und Boudoins zu erhalten. Ohne viel Aufhebens einigten sich die Streiter Christi, den Vetter des Königs, Boudoin du Bourg, den Grafen von Edessa, zum König zu wählen. Der etwa 35-jährige zweite Boudoin war, sobald er von der Krankheit seines königlichen Vetters gehört hatte, nach Jerusalem geeilt und stand am Sterbebett des bewusstlosen Fürsten. Schon am Ostersonntag 1118 wurde er gekrönt. Auch er war groß, ein blonder Hühne. Aber er wirkte in Reden und Benehmen weniger fürstlich als seine Vettern. Aber alle, die ihn kannten, berichteten übereinstimmend, dass er mit seiner armenischen Gattin Morphia ein vorbildlich glückliches Familienleben führte, das nur dadurch getrübt war, dass er vier Töchter, aber keinen Sohn und Nachfolger hatte und dass er von außergewöhnlicher Tapferkeit war. Ein Jahr nach seiner Krönung wurde der Fürst von Antiochia von dem türkischen Emir Ilgahasi vernichtend geschlagen. Antiochia lag schutzlos für die Türken auf dem Präsentierteller. Da zog Boudouin II. In Gewaltmärschen von Palästina herauf. Sein bloßes Erscheinen genügte, um die Türken einzuschüchtern. Die Franken des syrischen Nordens wurden durch dieses rasche Eingreifen des Königs in dem Gefühl bestärkt, dass sie alle eine auf Gedeih und Verderb verbundene Einheit seien. Der kleinliche Separatismus, diese Aufspaltung in Südfranzosen, Normannen und Lothringer, machte einem neuen Geist der Gemeinsamkeit Platz. Natürlich war das kein Nationalgefühl im modernen Sinne, aber der Franke Antiochias fühlte sich dem Landsmann aus Jaffa oder Jerusalem mehr verbunden als seinem Vetter daheim in der Champagne oder in Burgund. In dieser Zeit kam für alle syrischen Gebiete der Sammelname Outre-mer auf, was zwar Übersee schlechthin bedeutet, aber dennoch nur auf die Kreuzfahrerstaaten angewendet wurde. Dieses Outre-mer begann rasch, wie alle Kolonien dieser Welt, eine ganz eigene Lebensform zu entwickeln. Die Umgangssprache blieb zwar Französisch und man lebte in einem feudalen, auf Lehenshoheit gegründeten Staat, auch waren alle führenden Männer in Outre-mer lateinische Christen, aber nun, da schon 20 Jahre seit dem Einmarsch der Kreuzritter vergangen waren, machte sich in einem immer stärkeren Maße der Einfluss des Orients bemerkbar. Noch dazu war diese Welt kulturell und zivilisatorisch dem mittelalterlichen Lebensstil überlegen und den Gegebenheiten eines heißen Landes besser angepasst. Wollten sich die Franken in dieser fremden Welt behaupten, so mussten sie sich das Beste ihrer Feinde zu eigen machen. Und nicht nur das. Sie mussten sich mit den Orientalen arrangieren und als logische Folge auch mit ihnen gesellschaftlich verkehren. Es bedeutete einen schweren Schock für jeden neu ankommenden Pilger, der darauf brannte, die ungläubigen Sarazenen zu massakrieren, wenn er die Bewohner Outre-mers arm in arm mit Mohammedanern durch die fremdartigen Straßen der syrischen Städte spazieren sah, wenn er sie beim Schach- und Würfelspiel, an festlicher Tafel oder gar bei Reiter- und Ritterspielen mit Muselmanen beobachtete. Immer wieder kam es zu Mord und Totschlag, wenn neue Pilgerscharen in den Häfen ankamen. Nicht minder ungeheuerlich schien den frisch gesalbten Kämpfern Christi, dass die im Heiligen Land lebenden fränkischen Ritter die Lebensformen ihrer Umgebung annahmen. Sie trugen seidene Burnusse und Kaftane, legten den praktischen arabischen Kopfschutz, die weiße Kefir an und ernährten sich, dem Klima angepasst, nach Art der Araber. Wer reich war, trug dies auch gern zur Schau. Pelze, Gold- und Edelstein bestickte Stoffe, Ringe an jedem Finger, Goldketten bis zu den Knien, goldene und kristallene Pokale wurden angeschafft. Die Ritter behängten ihre Frauen mit Gebirgen von Halbedelsteinen, ließen sie in teuren Parfums baden, erwarben Eunuchen und hielten sich, wie es im Orient seit jeher üblich war, Mätressen. Bei den Gesellschaften der Franken glich die Ausgelassenheit und Zügellosigkeit der Abendländer der eines Tanzes auf dem Vulkan. Morgen schon konnte die ganze Herrlichkeit dahin sein. Mochte der türkische Emir, den man gestern noch wie einen Bruder umarmt hatte, mit neuen Söldnern einfallen, plündern, schänden, morden. Auch konnte der eigene Fürst zu einem Raubzug aufrufen, von dem sicher nicht alle Männer heimkehren würden. Der rege Pendelverkehr durch Pilger und Händler führte dazu, dass die Gedanken und Errungenschaften der neuen Welt auch das Abendland überfluteten. Langsam erst, dann immer stärker, stellte auch die alte Heimat alles in Frage, was bisher als unumstößlich galt. Unmerklich änderte sich die mittelalterliche Welt. Boudouin II. Hatte das gleiche Problem wie seine Vorgänger. Es fehlte ihm an Geld. Also begann er zahlreiche Kriegszüge, die man sich eher als Beutezüge einer gierigen, wilden Bande vorzustellen hat. Und so ist es eigentlich logisch, dass er selbst eines Tages Opfer eines Sportes wurde, der in jener Zeit in hoher Blüte stand, des Kidnappings. Während einer Falkenjagd verfehlte er sein Feldlager und verirrte sich in den Schilfwäldern des Euphratufers. Hier wurde er von den Soldaten des Emirs Balak gefangen genommen. Fast zur gleichen Zeit ging auch der Graf von Edessa, Boudoirs Vetter und Jugendfreund Jocelyn de Courtenay, in die Falle. Gemeinsam wurden beide Fürsten in einer düsteren, türkischen Burg eingekerkert. Das Lösegeld, das Balak forderte, war enorm. Und es scheint, als sei das Land zunächst außerstande gewesen, die Summe aufzubringen. Jocelyn bestach einen Bauern. 50 Armenier aus der Umgebung besetzten, als Händler verkleidet, in tollem Handstreich die Burg und machten sich, von Boudouin und Jocelyn unterstützt, zu den Herren der Festung. Balak raste wutschnaubend mit einem Heer heran und belagerte die Burg. Jocelyn gelang es zu fliehen, aber Boudouin mit mehreren hundert christlichen Gefangenen erduldete die Belagerung, bis Balak schließlich die Burg erstürmte. Alle Freunde des Königs wurden umgebracht, weil sie, wie sich alsbald herausstellte, einige Frauen aus dem Harem des Emirs verführt hatten. Nur Boudouin blieb unversehrt. Für einen toten König hätte Balak keinen Heller bekommen. Nach fast zweijähriger Gefangenschaft kam der König frei, nachdem 80.000 Goldstücke für ihn bezahlt wurden. Der Doge von Venedig streckte einen Teil der Summe vor. Auch Pisa und einige süditalienische Fürsten beteiligten sich. Gegen beträchtliche Zinsen und Handelserleichterungen, versteht sich. Viele der Feldherren konnte man nur als unsichere Kantonisten bezeichnen. Sie waren wegen Kleinigkeiten schnell beleidigt und kündigten in entscheidenden Situationen ihrem Lehensherrn den Gehorsam. Die Begeisterung der Könige von Jerusalem ist daher verständlich, als sich die ersten christlichen Ritterorden bildeten. Die Grundidee, die die Basis für den Orden bildete, fußt auf den uralten Regeln, die sich die Benediktiner einstmals gaben: unbedingter Gehorsam gegen die Oberen, Frömmigkeit, Keuschheit und persönliche Armut. Von den Mönchsorden ist die uniformierte Kleidung entlehnt und das Aufnahmeritual, die Weihe an Gott. Von den ersten Pilgern Christi stammt das Abzeichen, ein Kreuz auf dem Obergewand. Von der Ritterschaft entlehnte man all das, was jeweils unter Ritterlichkeit verstanden werden mochte. Weil aber nur vornehme Männer wussten, wie man ritterlich lebte, konnten nur die Söhne großer Adelshäuser in einem der neuen Orden als Ritter aufgenommen werden. Die Hospitaliter zu Jerusalem, die als dienender Orden schon um das Jahr 900 von Kaufleuten aus Amalfi gegründet worden waren, um Pilgern Unterkunft und Verpflegung zu gewähren, begannen zur Zeit Baudouins des Ersten ihren Pflichtenkreis zu erweitern und die Verteidigung des Königreichs als eine ihrer Hauptaufgaben zu sehen. Sie nähten sich auf den Mantel ein weißes Kreuz und ersetzten ihren Schutzheiligen Johannes den Barmherzigen durch den kampfesfreudigeren Johannes den Evangelisten. Die klarste Ausprägung des Gedankens eines militärisch und christlich-mönchisch organisierten Ordens leisten die Tempelritter, die im Todesjahr Baudouins des Ersten die Erlaubnis erhielten, einen Teil der Al-Aqsa-Moschee als ihr Stammhaus einzurichten. Es gab drei Klassen von Brüdern: die Ritter mit weißem Mantel und rotem Kreuz, als zweite Klasse die Dienenden mit schwarzem Mantel und rotem Kreuz und schließlich die Kleriker, die keine Waffen trugen. Die Tempelritter lernten vom ersten Tag ihrer Aufnahme eines: ihre Individualität zu unterdrücken, sie auszulöschen in dem namenlosen Heer der Ritter. Gebete, Exerzitien, Fastenzeiten wechselten mit rigorosen Waffenübungen und mit Kampfeinsätzen gegen die Sarazenen. Natürlich nahmen die Könige von Jerusalem die militärische Hilfe der bestens gedrillten Männer freudig an. Dass die Orden erklärten, sie unterstünden niemandem als ihrem Ordensoberen, ihrem Großmeister, und selbst in kirchlichen Angelegenheiten seien sie nur dem Papst, nicht aber dem Patriarchen von Jerusalem unterstellt, nahmen die Herrscher gelassen in Kauf. Zwei Punkte aber haben schon um 1130 die Templer unbeliebt gemacht. Man sagte ihnen erstens Homosexualität nach, zweitens soll ihr Reichtum unermesslich gewesen sein. Allein diese Tatsache hätte genügt, alle Neider dieser Welt gegen sich aufzubringen. Die Templer finanzierten kleine und große Reisen ins Heilige Land. Sie belehnten Haus und Hof, Ländereien, Schmuck und Pferde. Sie besorgten die Passagen, bezahlten Reisekosten und Ausrüstung. Alles gegen Zinssätze, die um unchristliche 40% lagen. Den Großen dieser Welt, die mit stattlichem Gefolge nach Jerusalem pilgerten, wurden wahre Vertragskunstwerke unterbreitet. Für die erfolgreiche Teilnahme an den Feldzügen erhielten die Ritterorden häufig große Ländereien zum Geschenk. Auch vermachten viele fromme Herren und Witwen dem Orden Gutshöfe, Schlösser und Gold. Um 1160 gehören die Johanniter und Templer mit Abstand zu den größten Grundherren des ganzen Outremer. Um ihren Besitz zu sichern, investieren sie Geld und Arbeit in den Bau von Burgen und Befestigungsanlagen. Die Johanniterburg zu Akko etwa beeindruckt auch heute noch jeden Besucher. Der Krak de Chevalier im Anti-Libanon ist ein einzigartiges, kühn angelegtes und kostspielig ausgeführtes Bauwerk. Diese Burgen aber waren es, die in Notzeiten, wenn die Sarazenen das Land überzogen, den Bestand der christlichen Staaten garantierten. Eine geschickte Anerbung führte beiden großen Ritterorden die Blüte der jungen Adeligen Europas zu. Es galt als modern, die Ordensgelübde abzulegen und sich als Ritter aufnehmen zu lassen. Eine christliche Fremdenlegion der gehobenen Leute, könnte man sagen. Von 1130 an trugen die Ritterorden die größte Last der Verteidigung des Heiligen Landes auf ihren Schultern. Nur sie waren bereit, bis zum letzten Mann in aussichtslosen Stellungen auszuharren. Nur sie scheuten sich nicht, zu zweit oder zu dritt einen islamischen Heerhaufen von 100 Mann anzugreifen. Was man sich heute von den Taten kühner Westernhelden erzählt, das galt im Heiligen Land von den Ordensrittern. Tollkühnheit gepaart mit ritterlichem Anstand, im Zweifelsfall immer auf der Seite des Guten und des Rechts. In ihren besten Tagen vermochten die beiden großen Orden an die 5000 erstklassig ausgebildete und ausgerüstete Ritter nebst Knechten zu stellen. Eine eherne, schlagkräftige Streitmacht. Die Jahre zwischen 1127 und 1135 sind die ruhigsten und glücklichsten in der Geschichte Outremers. Weder vorher noch nachher war der Islam so uneins, so schwach und unfähig, große Aktionen gegen die fränkischen Eindringlinge zu starten. Die zahllosen Sultane, Emire und Wesire bekämpften und ermordeten einander in trüb blutiger Regelmäßigkeit, aber nur um ihrerseits alsbald von neuen Emporkömmlingen getötet zu werden. Unabhängig von all diesen Streitigkeiten zogen die großen Karawanen aus dem Inneren Asiens auf die alten Straßen zu den Häfen des Mittelmeeres. Den Kaufleuten war es gleichgültig, wer ihre Waren abnahm, ob Sarazenen, Kreuzfahrer oder Italiener. Ein steter Strom von Waren und Reingewinnen floss nach Venedig, nach Genua, nach Pisa und auch nach Marseille. Da König Baudouin II. Die Hoffnung aufgeben musste, noch einen Sohn zu bekommen, suchte er für seine Lieblingstochter, die den märchenhaften Namen Mélisande trug, einen Gatten. Der Mann seiner Wahl musste geeignet sein, als König in Jerusalem zu herrschen. Boten und Herolde durchforschten ganz Frankreich, um einen würdigen Ritter ausfindig zu machen. König Ludwig VI. Von Frankreich empfahl seinen Verwandten Fulk von Anjou, einen reichen, geschickten und mutigen Mann von etwa 40 Jahren. Wie er aussah, erzählte er nicht. 1129 kam Fulk nach Jerusalem. Er war ein kleiner, magerer, über seine Jahre gealterter, drahtiger Mann mit rotem Haar. Außerordentlich begabt in administrativen Dingen und ein guter Organisator, allein es mangelte ihm an persönlichem Charme. Heute würde man sagen, es fehlte ihm die Ausstrahlung. Die blutjunge und bildschöne Mélisande, von ihrer armenischen Mutter hatte sie die Leidenschaftlichkeit und das exotische Aussehen geerbt, fand ihren Gatten ziemlich unansehnlich. Er aber liebte sie vom ersten Augenblick an mit der Glut des alternden Mannes, der sich noch ein letztes Mal an der Quelle der Jugend laben kann. Schon 2 Jahre nach seiner Ankunft starb Baudouin II. Und Fulk wurde zum König von Jerusalem gekrönt. Aber es war ihm keine besonders lange Herrschaft beschieden. 14 Jahre nach seiner Ankunft starb er bei einer Hasenjagd. Er brach sich das Genick, als sein Pferd scheute und ihn abwarf. Die Trauer der schönen Melisande hielt sich arg in Grenzen, war der Verstorbene für sie doch nur ein Störenfried während ihrer aufregenden Affären. Ihr berühmtester Liebhaber war der wunderschöne Hugo von Le Puiset, dessen Liebe zu Melisande die Minnesänger im Mittelalter nicht müde wurden zu besingen. Melisandes Söhne waren 13 und 7 Jahre alt und Melisande war durchaus bereit, für sie die Regentschaft zu übernehmen. Aber hatte schon Fulk weniger Autorität besessen als seine Vorgänger, so war die Königin-Regentin noch weniger in der Lage, ihre Vasallen im Zaum zu halten. Fünfzig Jahre waren vergangen, seit Papst Urban II. Mit flammenden Reden die Franzosen aufgerufen hatte, als Pilger und Krieger Christi ins Heilige Land aufzubrechen. Wahrscheinlich waren seit dem denkwürdigen Jahr 1096 insgesamt etwa 750.000 Europäer ins Heilige Land gezogen. Die meisten kehrten wieder heim. Ein Drittel erlag den Strapazen der Reise und den Kämpfen. War dieses Europa nun bereit, einem neuen Appell des Papstes zu folgen und nach Outremer zu ziehen, weil die Musulmanen das Königreich Jerusalem bedrohten, die wichtige Festung Edessa inzwischen gefallen war? Papst Eugen III. Zog nicht nach Frankreich und predigte dort, wie es einst Urban II. Getan hatte. Er war kein mitreißender Redner und sandte daher lediglich eine päpstliche Bulle an den jungen König Frankreichs, Ludwig VII., und forderte ihn auf, das Kreuz zu nehmen. Ludwig war ein frommer, eifriger Christ, blind der Kirche ergeben, aber außerstande, die großen Gedanken des Christentums und das päpstliche Machtspiel zu begreifen. Er war entschlossen, den Kreuzzug selbst anzuführen. Zu Weihnachten 1145 berief er alle seine großen Vasallen nach Bourges, teilte ihnen mit, dass er entschieden habe, das Kreuz zu nehmen, und forderte sie auf, mit ihm zu ziehen. Die Sache war miserabel vorbereitet. Der König hatte zuvor mit niemandem gesprochen, und deshalb fand sich auch kein Adeliger, der als erster vorgetreten und andere mitgerissen hätte, so wie es einst Urban II. Geschickt eingefädelt hatte. Die führenden Köpfe des Reiches befürchteten, die Abwesenheit des Königs werde Unruhe ins Land bringen, und außerdem, wer sollte das alles bezahlen? Der König blieb bleich, wütend und verletzt allein zurück. Aber schließlich war er der Herrscher Frankreichs. Eine derartige Abfuhr seiner Edlen konnte er sich nicht bieten lassen. Und außerdem war sein Plan gottgefällig. Er konnte also gar nicht scheitern. Für den Ostersonntag, den 31. März 1146, berief er nach Vézelay neuerlich eine Ratsversammlung ein. Diesmal aber war er besser vorbereitet. Er hatte sich die Dienste eines Mannes gesichert, der bereits zu Lebzeiten als Heiliger verehrt wurde. Bernhard von Clairvaux. Der introvertierte Mönch war knapp 22 Jahre jung, als er die Macht erkannte, die immer dann von ihm ausging, wenn er den Menschen die Lehre Christi verkündete. Je älter er wurde, desto mehr wuchs sein Arbeitspensum. Er schlichtete komplizierte theologische Fragen, verfasste Streitschriften gegen die Mönche von Cluny, verhinderte Judenpogrome, sammelte Almosen für Waisenkinder und fand immer wieder Zeit, Tag für Tag vor Hunderten von Menschen zu predigen. An ihn nun wandte sich Ludwig VII. Um Hilfe. Bernhard sollte zu den Adeligen Frankreichs predigen. Und es war wirklich faszinierend. In Vézelay, wo der französische König den Adel zusammengerufen hatte, wiederholt sich der Vorgang von Clermont, ein echtes Déjà-vu-Erlebnis. Nach der aufrüttelnden Rede Bernhards bricht die Menge wieder, wie schon 1096, in den hysterischen Ruf »Kreuze, gebt uns Kreuze« aus, und wieder nähen hunderte Männer und Weiber rasch herbeigeschaffte Stofffetzen zu Kreuzen auf die Gewänder der Streiter Christi. Dieser Erfolg machte den heiligen Bernhard kühn. Er beschloss, auch den deutschen König Konrad III. Zu überreden. Dem war dieses Abenteuer zwar nicht geheuer, doch der allgemeinen Begeisterung konnte er sich nicht entziehen. Er versprach, das Kreuz zu nehmen. Auch sein Neffe Friedrich, der spätere Kaiser Barbarossa, gelobte die Heerfahrt. Und zahlreiche deutsche Adelige schlossen sich an. Selbst Konrads Vasallenkönige Wladislaw von Böhmen und Boleslaw IV. Von Polen versprachen, das Kreuz zu nehmen. Je nachdem, aus welchem Land der Historiker stammt, stellt er dem französischen oder dem deutschen Kreuzfahrerheer das schlimmste Zeugnis aus. Die Missstimmung unter den Deutschen war groß, König Konrad zu alt und zu schwach, um sich durchsetzen zu können, Friedrich Barbarossa zu unerfahren, um das Heft in die Hand zu nehmen. Es gab Streitigkeiten zwischen den Polen, den Böhmen, den Lothringern. Und als schließlich Ludwig der Siebte mit seinem rein französischen Heer die Deutschen auf dem Balkan einholte, war das Chaos perfekt. Mit Mühe und Not schaffte es der oströmische Kaiser Manuel, die zerstrittenen Kriegerscharen nach Kleinasien überzusetzen. König Konrad zog als erster von Nikäa aus den Seldschuken entgegen. Selten ist der Aufbruch eines großen Heeres rascher und unrühmlicher zu Ende gegangen wie dieser erste deutsche Kreuzzug. Am 15. Oktober 1147 verließ Konrad Nikäa. Am selben Tag finden wir den König mit einer Handvoll Getreuer bereits auf der Flucht zurück nach Nikäa. 4/5 seiner stolzen Heeresmacht waren in einem Hinterhalt erschlagen worden. 14 Tage später erreichten die Franzosen Nikäa. Hochmütig sahen sie auf die Reste des deutschen Heeres herab. Kleinlaut durften sich die Deutschen Ludwig anschließen. Die Weiterreise folgte von Antalya aus mit dem Schiff nach Antiochia, doch die Stimmung der Truppe besserte sich nicht. Da ist es kein Wunder, dass sich der einberufene Kriegsrat nicht einigen konnte. Die einen verlangten, den Feind in Aleppo anzugreifen und dann auf Jerusalem zu marschieren. Die anderen, es waren die Franzosen, wollten erst in Jerusalem am Heiligen Grab beten und dann, nach Rücksprache mit Königin Melisande, ihre Entscheidung treffen. Die Männer einigten sich auf die dümmste Lösung, den Angriff auf Damaskus. Es war die Aussicht auf reiche Beute, die reine Gier, die die Männer diesen unsinnigen militärischen Entschluss fassen ließ. Am 16. Juli 1148 setzte sich das Heer in Bewegung. Am 25. Juli erreichte es die syrische Metropole. Zwar wurde dank der Tapferkeit der Deutschen das damaszenische Heer in die Stadt zurückgetrieben, aber der Herrscher der Stadt, Emir Unur, verlor nicht die Nerven. Er bat alle islamischen Fürsten dringend um Hilfe und erhielt sie auch. Die Belagerung der reichen Stadt begann. Im Fürstenhauptquartier gab es sofort wieder Zank. Das Fell des Bären sollte zerteilt werden, bevor er erlegt war. Es ging bei den Streitigkeiten um die wirklich wichtige Frage, wer Regent von Damaskus werden sollte. Die einheimischen Fürsten erwarteten, dass einer der ihren die Stadt als Kronlehen des Königreichs Jerusalem erhalten werde. Die Kreuzfahrerfürsten wiederum wollten Thierry von Flandern als Herrscher sehen. Die Uneinigkeit wuchs und am 5. Tag befahlen die vom Emir von Damaskus bestochenen Fürsten Outremers den Rückzug. Es war eine Schande. Und das bittere Hohngelächter der Eingeschlossenen von Damaskus klang den europäischen Fürsten in den Ohren, als auch sie abzogen. Im darauffolgenden Winter 1148-49 verließen die Kreuzfahrerherrscher das Heilige Land. Konrad verbrachte den Winter bei seinem neuen Freund, dem oströmischen Kaiser Manuel. König Ludwig zog es zum sizilianischen König Roger, dem Todfeind Manuels. Ludwig brauchte eine Rechtfertigung, um seinem Volke und dem heiligen Bernhard zu erklären, wieso der große Kreuzzug so kläglich gescheitert war. Die Ursache konnte, ja durfte, nicht bei den Kreuzfahrern liegen. Nur die Niedertracht der Oströmer, die keinerlei Unterstützung gewährt hatten, sondern dauernd Verrat übten, hätten, nach Meinung der Franzosen, den Erfolg verhindert. Man kann nicht die Geschichte der Kreuzzüge erzählen, ohne auf Renaud de Châtillon zu sprechen zu kommen. Der mittellose Sohn des armen Grafen Godefroy de Gien et Châtillon vereinigte in seiner Person alle Schattenseiten, die eine spätere Zeit den Kreuzfahrern zuschreibt. Von tollkühner Tapferkeit, ohne eine Spur von strategischem Verstand, nur von dem einen Drang beseelt, dreinzuschlagen, egal ob mit Streitaxt, Lanze oder Kolben. Seine Gier nach Luxus und Gold kannte keine Grenzen. Kein anderer Fürst von Outremer hat so sehr zum endgültigen Untergang des Königreichs Jerusalem beigetragen wie er. Diesem Hau drauf war Konstanze, die 22-jährige Fürstin, Witwe von Antiochia, Mutter von 4 Kindern, hoffnungslos verfallen. Er durfte in ihrem Fürstentum schalten und walten, wie es ihm beliebte. Nachdem er das Gold des Patriarchen von Antiochia, Emery, gestohlen hatte, überfiel er die zu Ostrom gehörende christliche Insel Zypern. 50 Jahre zuvor hatten die Zyprioten dem hungernden, verzweifelten Heer des ersten Kreuzzuges nach besten Kräften mit Lebensmitteln und Wein ausgeholfen. Renaud bekümmerte das nicht. Er plünderte die Insel, die seit 300 Jahren kein Feind betreten hatte, erbarmungslos aus. 35.000 Zyprioten starben. Der Übermut des Eroberers war so groß, dass er prominente Zyprioten verstümmelte und sie zur Berichterstattung nach Konstantinopel sandte. Es kam, wie es kommen musste. Der Kaiser von Konstantinopel, Manuel Komnenos, zog im Herbst 1158 mit einem gewaltigen Heer nach Syrien, um Renaud eine Lektion zu erteilen. Denn diese Demütigung konnte er sich nicht bieten lassen, wollte er nicht sein Gesicht verlieren. Renaud wusste um die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Nur mit einem Sack angetan, barfuß und sich zeitweilig, freilich nicht allzu stark, geißelnd, erschien er demütig im Heerlager des Kaisers. Durch ein Spalier der Leibgarde, die zum Zeichen der Verachtung die Lanzenspitzen nach unten richtete, ging der barfüßige Fürst von Antiochia einher. Vor dem kaiserlichen Thron warf er sich in den Staub. Erst als er flehentlich die Hände erhob, geruhte die Majestät aus Konstantinopel, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Innerhalb weniger Minuten gestand ihm Renaud alles zu, wogegen seine Vorgänger leidenschaftlich gekämpft hatten. Zu jedem Kriegszug des Kaisers hatte Renaud eine Abordnung beizustellen, eine oströmische Besatzung musste in die Zitadelle von Antiochia aufgenommen werden und schließlich, für die Kleriker die größte Sünde, wurde in Antiochia ein griechisch-orthodoxer Patriarch eingesetzt. Vermutlich hat Renaud aufgeatmet, als der Kaiser wieder abzog. Aber sein Unglück blieb ihm treu. Ein knappes Jahr nach seiner Unterwerfung wurde er während eines Raubzuges in den nahegelegenen Bergen vom Statthalter von Aleppo überfallen. Renaud tötete 15 Türken, bevor es gelang, ihn zu fesseln. Man schaffte ihn, auf den Rücken eines Kamels gebunden, nach Aleppo, wo der Statthalter schon das Lösegeld für den großen Fang ausrechnete. Er war enttäuscht, als niemand im Königreich Jerusalem den Fürsten auslösen wollte. 16 Jahre dauerte es, ehe Renaud wieder freigelassen wurde. Er kam gerade zur rechten Zeit, um endgültig zum Totengräber Jerusalems zu werden. Unauffällig, aber äußerst effektiv hatte sich in relativ kurzer Zeit der Sohn des Kriegshauptmanns Zengi, Nureddin, von Aleppo aus ein beachtliches Reich zusammenerobert. Als auch Damaskus fiel, beherrschte er das Land von Kleinasien bis nach Jordanien. Gleich einer gigantischen Sichel umfasste Nureddins Reich ganz Outremer. Und wenn nicht eine Serie von Erdbeben 4/5 der westsyrischen Städte zerstört, Burgen und Stadtmauern schwer beschädigt hätte, dann wäre mit Sicherheit auch ein Angriff auf Jerusalem unausweichlich geworden. Das Interesse des Kreuzfahrerstaates konzentrierte sich, durch die Naturkatastrophe von einer Last befreit, jetzt auf Ägypten. Der Staat am Nil war durch innere Kämpfe seiner jeweiligen Machthaber so gelähmt, dass er nicht einmal imstande war, die letzte Festung im Heiligen Land, das als uneinnehmbar geltende Askalon, zu halten. Jene Festung, vor der die Kreuzfahrer schon mehrfach gescheitert waren. Zwar hielten ihre gewaltigen Mauern den jungen König Boudouin III., den Sohn der berühmten Königin Melisande, 6 Monate auf, aber es stellte sich heraus, dass die Kriegstechnik in den 50 Jahren seit der Eroberung Jerusalems bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Die Türme auf Rädern, deren erste Typen geholfen hatten, Antiochia und Jerusalem zu erobern, wurden durch raffinierte Verbesserungen zu entscheidenden Waffen. Die Araber standen dem praktisch-technologischen Talent der Westeuropäer staunend und hilflos gegenüber. Aber Ruhmsucht, Ehrgeiz und Gier, diese Schattenseiten der Ritterzeit, zeigten sich vor Askalon zum ersten Mal in ihrer ganzen Sinnlosigkeit. Die Tempelritter waren überzeugt, dass nur ihnen allein der Ruhm des Sieges gebühre. Mehrere ihrer Brüder riegelten den Ort des Angriffs ab, um andere Christen am Mitkämpfen zu hindern. Allein, ohne Unterstützung, drangen 40 Ritter in die sturmreif geschossene Stadt. Als die Ägypter erkannten, wie klein die Schar war, metzelten sie die Truppe gnadenlos nieder. Wenige Tage später ergab sich die Stadt unter ehrenhaften Bedingungen. Askalon wurde christlich, die große Moschee dem heiligen Paulus geweiht, die Beute unter allen Rittern, sehr zum Missvergnügen der Templer, geteilt. Die Eroberung Askalons markiert die größte Ausdehnung des Königreichs Jerusalems. Dass die Kräfte, die zum Untergang führen sollten, schon am Werke waren, dass die große Sichel Nureddins irgendwann einmal mit dem Schneiden beginnen würde, scheint niemand wahrgenommen zu haben. Nach dem Tode Baudouins III., er starb nur 33 Jahre alt, am 10. Februar 1162 an der Ruhr und an einer fehlerhaften Behandlung durch fränkische Ärzte, bestieg sein Bruder Amaury, 25 Jahre alt, den Thron in Jerusalem. Am Nil, das erkannte er ganz klar, entschied sich die Zukunft seines Königreichs. Dass der Reichtum des Landes in Kauf genommen werden musste, war nun nicht gerade ein Nachteil. Der junge König fiel mit seinen Rittern 1164 in Ägypten ein, machte reiche Beute und kehrte dann nach Jerusalem zurück. 3 Jahre später begab er sich erneut zum Land am Nil. Diesmal stand ihm aber im gegnerischen Heer ein junges Genie gegenüber, ein 20-jähriger Jüngling namens Saladin, der Neffe des syrischen Feldherrn Chirku. Er verteidigte Alexandria mit kaum mehr als 1000 Soldaten gegen die europäischen Ritter. Es war ein sonderbarer Krieg. Belagerer und Belagerte trafen einander in Kampfpausen, plauderten, tauschten Geschenke aus, knüpften regelrechte Freundschaften. Vor allem von Saladins Tugenden und der Feinheit seiner Sitten waren die Franken entzückt. Der junge Mann schien das Bestrickende seiner Persönlichkeit gezielt ausgespielt zu haben, um sich Bewunderer unter den Rittern zu sichern. Jedenfalls nahm in diesen Tagen vor Alexandria der Ruhm des jungen Fürsten, das Ideal sarazenischen Rittertums zu sein, seinen Anfang. Nach einigen Wochen harmloser Scharmützel wurde ein Vertrag geschlossen, der beide Seiten zufriedenstellte. Die Syrer sollten Ägypten räumen, König Amaury durfte eine Garnison in Kairo einrichten und bekam 100.000 Goldstücke obendrein. Doch Amaury brach den Vertrag, er hoffte wohl auf noch mehr Beute. Da verbündeten sich die Ägypter enttäuscht mit den Syrern. Das Ergebnis dieses Vertragsbruchs war für das Königreich Jerusalem verheerend. Die christlichen Ritter mussten gedemütigt und geschlagen abziehen. Die Syrer herrschten am Nil. Und als Amaury in Konstantinopel Hilfe am oströmischen Kaiserhof mobilisieren wollte, warf ihn ein schweres Fieber nieder, dem der von Malaria geschwächte Körper des 38-Jährigen nichts entgegenzusetzen vermochte. Und am 11. Juli starb der Herrscher. Saladin war von wenig vornehmer Herkunft. Sein Vater Ayub gehörte zu jenen zahllosen türkischen Abenteurern, die in jenen Tagen aus den kargen Hochebenen Kurdistans und Persiens herabzogen, um im Solde des Kalifen von Bagdad zu Ruhm, Vermögen und Landbesitz zu kommen. Ayub diente mit seinem Bruder Chirku treu dem großen Draufgänger und Helden Zengi, um sich dann ebenso ergeben, dessen Sohn Nureddin anzuschließen. Als Saladin 20 wurde, erbat Ayub für seinen Sohn Saladin eine Offiziersstelle im Heere seines Onkels Chirku und erhielt sie. Saladins äußere Erscheinung war durchaus nicht majestätisch. Ein eher kleiner, zartknochiger, schmalschultriger Mann von relativ dunkler Hautfarbe mit nachtschwarzen, tiefen Augen, die sich oft unter schweren Lidern verbargen. Dahinter freilich schlummerte eine drahtige Kraft, die ihn als Schwert- und Lanzenkämpfer auszeichnete. Er war so geschickt auf dem Pferd, dass ihn sogar Richard Löwenherz dafür bewunderte. Da er nicht jeden Feind, der kein Lösegeld aufbringen konnte, umbringen ließ, erwarb er sich den Ruhm von Milde, auch gegenüber seinen Feinden. Dabei war Saladin durchaus nicht die Güte in Person. Sein Aufstieg zur Macht im Kampf mit den Erben Nureddins war um kein Jota anders als der vieler anderer Usurpatoren nach dem Tode eines großen Herrschers. Mord, Intrige, Bürgerkrieg, Wiedermord, Folterungen, Metzeleien, Saladin ließ in Kairo etwa 150 rebellische Leibgardisten kreuzigen, zeigen ihn als tief in seiner Zeit verwurzelt. Die Christenheit hatte diesem Schwert Allahs nichts entgegenzusetzen. Das Königshaus von Jerusalem ruhte nach dem frühen Tod Amoris auf den Schultern eines Kindes, des 13-jährigen Boudouin. Keiner der Könige Jerusalems ist so von tiefer menschlicher Tragik umgeben wie dieser blutjunge Herrscher. Keiner hat so sehr die Fantasie der großen mittelalterlichen Dichter angeregt wie Baudouin IV. Sein Vater Amaury stellte ihm die besten Erzieher zur Seite. Er schien sich zum Stolz der christlichen Ritterschaft auszuwachsen. Der blonde Knabe war schön und klug, mutig und bescheiden, stark und gerecht. Aber er hatte einen entsetzlichen Makel. Er litt seit früher Jugend an Lepra. Nach dem Tode seines Vaters, Amaury, erkannten die Barone den blutjungen Königssohn zwar als ihr Oberhaupt an, beschlossen jedoch, ihm einen Regenten zur Seite zu stellen. Raymond von Tripolis, der nach vielen Streitereien dazu berufen wurde, war zwar ein fähiger und energischer junger Fürst, ihm fehlte aber jede taktische Geschmeidigkeit, um mit seinen eifersüchtigen Widersachern im Königreich fertig zu werden. Außerdem war er der Ansicht, dass er selbst den besseren König abgegeben hätte. Raymond wurde zum Anführer einer der beiden feindlichen Parteien, in die das Land nach Amaurys Tod zerfiel. Die Hospitaliter-Ritter schlossen sich ihm an, ebenso der größte Teil der reichen, seit langem in Outremer lebenden Barone. Sie waren die Tauben, überzeugt davon, dass man alles daran setzen müsse, um sich mit Saladin friedlich zu arrangieren. Nur so werde man die heiligen Stätten und natürlich das eigene zusammengeraffte Vermögen bewahren. Ihnen gegenüber standen die Falken, die den Krieg propagierten. Die Tempelritter, angetrieben von maßlosem Stolz und Selbstüberschätzung, fanden in den beutegierigen und kriegerischen Neuankömmlingen, die noch immer Jahr für Jahr ins heilige Land strömten, willige Helfer. Sie fanden alsbald den passenden Führer, jenen unseligen Renaud von Châtillon, den Schrecken Zyperns, der im Mai 1175 nach 16-jähriger Haft von Saladin freigelassen worden war. Renaud eroberte das Herz einer reichen jungen Witwe, die davon überzeugt war, dass Raymond von Tripolis ihren Gatten habe umbringen lassen. Wie einst Brunhilde flüsterte sie Renaud jede Nacht zu, er müsse sie an Raymond rächen. Bei einem Raufbold und Mörder wie Renaud fielen ihre Worte natürlich auf fruchtbaren Boden. Der leprakranke König durchschaute trotz seiner Jugend alles, was um ihn vorging. Obwohl ihn die Krankheit von Jahr zu Jahr mehr zeichnete, war sein Blick für die Lage erstaunlich reif. Im Jahre 1177 war Baudouin IV. 16 Jahre alt. Er wurde für volljährig erklärt und Raymond gab die Regentschaft zurück. Der junge König regierte nun allein. Etwa um die gleiche Zeit hatte Saladin alle seine Länder neu organisiert, ehrliche Statthalter eingesetzt, das Heerwesen vernünftig geordnet und überall Liebe und Bewunderung zurückgelassen. Nun konnte er an die Aufgabe gehen, für die er sich von Allah berufen sah, die ungläubigen Franken aus dem heiligen Jerusalem, der Stadt, von der aus Mohammed ins Paradies geführt worden war, zu vertreiben. Der aussätzige König Baudouin war davon überzeugt, dass er sich nur behaupten konnte, wenn er rasch Hilfe erhielt. Aber gerade in dieser Zeit war von Konstantinopel nichts mehr zu erwarten. Kaiser Manuel wurde von den Seldschuken vernichtend geschlagen und konnte sich mit Mühe hinter die Mauern seiner Hauptstadt retten. Als er schließlich 1179 starb, hinterließ er seinem 11-jährigen Sohn Alexios ein bankrottes Reich. Von dort also gab es keine Hilfe. Aber wie stand es mit Westeuropa? Auch hier keine Chance. Zwietracht und kriegsähnliche Zustände lähmte die Herrscher, und nirgends fand sich ein Urban II. Oder ein heiliger Bernhard, der die Adeligen mit flammenden Reden zum Kreuzzug aufgefordert hätte. Die Lage wurde kritisch, als Saladin 1177 mit den ersten Angriffen auf das Königreich Jerusalem begann. Als der Sultan die ägyptische Grenze überschritt, um durch das südliche Palästina zu ziehen, war der königliche Rat zu Jerusalem so uneins wie immer. Da erhob sich, es muss ein gespenstischer Anblick gewesen sein, der todkranke königliche Jüngling aus seinem abgedunkelten Zimmer und erschien verschleiert im Ratssaal. In einem furchtbaren Wutanfall zwang er die widerspenstigen Barone zu gemeinsamen Handeln. Selbst die eigensinnigen Templer konnten sich dem erschütternden Auftreten dieses lebenden Leichnams und seines Heldenmuts nicht entziehen. Jeder waffentragende Mann des Königreichs wurde aufgerufen. Der Patriarch musste das wahre, heilige Kreuz, das die ersten Kreuzritter bei der Schlacht um Jerusalem erbeutet hatten, aus der Schatzkammer holen. Derart unter Gottes Schutz stehend, marschierten die Christen Saladin entgegen. In der Nähe von Burg Mongisar, unweit des heutigen Tel Aviv, fiel das Ritterheer am 25. November 1177 über Saladins Streitmacht her. Es war der letzte Sieg der Ritter über die Sarazenen, der einzige über Saladin. Vermutlich besiegten nur 650 Kreuzritter und 3000 Fußsoldaten das Heer des Sultans, 30.000 Mann. Saladin wurde nur durch die Tapferkeit seiner Mamelucken-Leibgarde gerettet. Der todkranke König Baudouin, der sich von seinem syrischen Leibarzt noch einen schmerzstillenden Trank hatte geben lassen, kämpfte in vorderster Front und riss seine Ritter unwiderstehlich mit. Es spricht für die taktische Meisterschaft Saladins, dass er die Überreste seines geschlagenen Heeres einigermaßen geordnet zurück nach Ägypten zu führen vermochte. Schon ein Jahr später folgte das zweite Aufeinandertreffen. Diesmal war Saladin gewarnt und besser auf die fanatischen Tempelritter vorbereitet. Die zogen nämlich wieder einmal dem Heer weit voraus, um allein den Ruhm des Sieges zu ernten. Doch diesmal wurden sie von Saladin geschlagen und rissen in ihrer wilden Flucht das Heer des Königs mit. Der Templer-Großmeister Odo de Saint-Amand und Dutzende führender Barone gerieten in Gefangenschaft, tausende Fußsoldaten fielen, der König flüchtete sich in eine Burg. Saladin wollte den Tempelgroßmeister gegen einen hochgestellten Muselmanen austauschen. Aber Odo empörte sich. Wer sei ihm schon gleichzustellen? Lieber als gegen einen kleinen Emir ausgetauscht zu werden, wollte er im Kerker verfaulen. Und so geschah es. Baudouin aber sah keinen anderen Ausweg, als Saladin um einen Waffenstillstand zu bitten. Saladin, der sich noch mit den Türken Kleinasiens arrangieren musste, gewährte ihm diesen nicht ganz uneigennützig. Zwei Jahre war Ruhe. Dann verließ am 11. Mai 1182 Saladin Ägypten, um das Ende der christlichen Staaten vorzubereiten. Noch freilich herrschte Waffenstillstand. Das aber war ein Zustand, den der Räuberinstinkt eines Renaud de Châtillon nicht ertragen konnte. Umso weniger als vor seinen Augen, er saß jetzt auf seiner neu erbauten riesigen Burg Crac de Montréal jenseits des Toten Meeres, Monat für Monat reiche Karawanen vorbeizogen. Die Versuchung wurde immer größer und im Sommer überfiel Renaud eine friedliche Kaufmannskarawane und raubte sie aus. Saladin forderte Wiedergutmachung, die ihm vom König und der friedlichen Partei der Tauben auch zugesagt wurde. Die Falken freilich bestärkten Renaud in seiner Halsstarrigkeit, nichts wiedergutzumachen. Da nahm Saladin einen europäischen Pilgerzug mit 1500 Personen gefangen. Er bot sie gegen Ersatz der von Renaud verursachten Schäden an. Die Kriegspartei am Hof zu Jerusalem bekam die Oberhand, drang auf Baudouin ein. Der König lehnte also das Angebot Saladins ab. Der Krieg war da. Doch es kam nur zu einigen lokalen Gefechten. Und Saladin, dessen Schwierigkeiten mit den Türken größer waren, als er erwartet hatte, bot diesmal einen vierjährigen Waffenstillstand an. Baudouin und die Partei Raymonds von Tripolis nahmen sofort an. Doch wieder war es Renaud de Châtillon, der zündelte. Mit einem kleinen Geschwader plünderte er Schiffe, die das Rote Meer überquerten, um ägyptische Pilger nach Mekka zu befördern. Saladin und die muselmanische Welt waren außer sich vor Entsetzen. Die Gläubigen schworen unbarmherzige Rache, und Saladin hatte einen willkommenen Vorwand, nun mit aller Kraft gegen die christlichen Frevler zu Felde zu ziehen. Am 17. September 1183 marschierte der Sultan gegen Guy de Lusignan, den neuen Regenten des Königreichs Jerusalems, denn Boudouin war inzwischen so hinfällig geworden, dass er von seinem Amt zurückgetreten war. Guy de Lusignan war ein dummer, eitler junger Mann aus Südfrankreich, den die Schwester Boudouins, Sibylle, geheiratet hatte. Ein Jüngling, der in kritischen Situationen schnell den Kopf verlor und dann mit schlafwandlerischer Sicherheit immer die falschen Entscheidungen traf, wenn er sich überhaupt dazu aufraffen konnte. Ersparen wir uns die beschämenden Einzelheiten, es wurde ein zwar hinhaltender, aber letztlich hoffnungsloser Kampf. Ein verzweifeltes Aufbäumen zerstrittener und unfähiger christlicher Barone gegen ein muselmanisches Heer mit einem brillanten Führer an der Spitze. Die Katastrophe brach über die Verteidiger des Königreichs Jerusalem am 4. Juli 1187 herein. Das Heer der Christen hatte sich aus eigener Dummheit von Saladin einschließen lassen. Der Sultan betete vor der Schlacht lange und zweifelte nicht daran, dass der Sieg ihm gehören würde. Obwohl sich die Christen tapfer wehrten und trotz ihrer Erschöpfung Dutzende Attacken des muselmanischen Heeres abwehrten, kam das Ende schon nach etwa 3 Stunden, als die Befreiungsversuche der schweren christlichen Reiterei nichts ausrichteten. Saladin hatte den Befehl gegeben, die Ritter durchpreschen zu lassen, sie aber am Zurückkehren zu hindern. Das geschah auch, und bald danach setzte der Sturmangriff auf das verzagte Fußvolk ein. Der Sultan trieb seine Leute mit dem Ruf »Straft den Teufel Lügen« gegen die Christen. Der Bischof von Akko, der das Heilige Kreuz getragen hatte, fiel. Die kostbare Reliquie fiel in die Hände der Mohammedaner. In der Nähe des Dorfes Hattin wurden die christlichen Ritter von Saladin vernichtend geschlagen. Als der Sieg für Saladin feststand, stieg er vom Pferd, neigte sich zur Erde und dankte seinem Gott mit Freudentränen in den Augen für den Triumph. Immerhin war der leprakranke Boudouin bereits 1 Jahr zuvor gestorben und musste den Untergang des christlichen Heeres nicht mehr miterleben. Der inzwischen zum König von Jerusalem ernannte Guy geriet mit einigen wenigen überlebenden Baronen in Gefangenschaft. Renaud de Châtillon wurde vom Sultan eigenhändig der Kopf abgeschlagen. Die überlebenden Tempelritter und Hospitaliter wurden allesamt erschlagen, die übrigen Gefangenen in die Sklaverei verschleppt. Die Preise für Sklaven fielen in diesen Monaten derart, dass man einen Christen schon für den Gegenwert von ein paar Sandalen erhielt. Der Sieg bei Hattin traf das Königreich tödlich. Ohne großen Widerstand öffnete nur 7 Tage später Akko, die wichtigste Stadt des Königreiches, Saladin die Tore. Nablus, Jaffa, Nazareth und zahlreiche Städte und Burgen im Norden Palästinas und in Galiläa kapitulierten ebenfalls. Sidon ergab sich kampflos. Beirut fiel am 6. August. Lediglich Tyros hielt sich, aber alle blickten nach Jerusalem. Was würde mit der heiligen Stadt geschehen? Saladin versuchte, Jerusalem durch Verhandlungen in die Hand zu bekommen. Die Stadt war stark befestigt und wohl nur nach langer Belagerung einzunehmen. Die Bewohner lehnten eine kampflose Übergabe stolz ab. Am 20. September schloss Saladin die Stadt ein. Am 26. eroberte er den Ölberg. Genau an der Stelle, von der aus vor 88 Jahren Gottfried von Bouillons lothringische Ritter die Stadt erstürmt hatten, unterminierten die Pioniere des Sultans nun die Mauern Jerusalems. 3 Tage später stürzte ein breiter Abschnitt der Mauer ein und die Angreifer konnten in die Bresche eindringen und sich innerhalb der Stadt festsetzen. Am 2. Oktober 1187, dem Jahrestag der Himmelfahrt des Propheten Mohammed, legte die Besatzung die Waffen nieder. In diesen Tagen bewies Saladin einmal mehr seine edle Gesinnung. Niemand von den Christen wurde umgebracht, keine Frau geschändet. Militärstreifen patrouillierten durch die Straßen Jerusalems und achteten auf Ruhe und Ordnung. Welch ein Unterschied zu den bluttrunkenen Christen, die zwei Generationen zuvor eines der grausamsten Massaker der Geschichte angerichtet hatten. Wer sich freikaufen konnte, durfte gehen. El-Adil, der Bruder Saladins, war vom Anblick der weinenden Sklaven so gerührt, dass er den Sultan bat, ihm 1000 davon zu schenken. Saladin gab sie ihm und El-Adil ließ sie unverzüglich frei. Rechnete Saladin mit 9 Kreuzzügen? Wahrscheinlich ja, ganz sicher aber fürchtete er sie nicht. Kein Ereignis des Mittelalters hat so rasch die Runde durch die christliche Welt gemacht wie der Sieg Saladins und die Eroberung Jerusalems. Für den Christen konnte es nur eine Antwort geben, das Kreuz nehmen und nach dem Heiligen Land ziehen, um Jerusalem zurückzuerobern. Aber das grandiose Schauspiel von 1096, als dieser Aufschrei »Gott will es« durch Europa erschallte, blieb diesmal aus. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Der rührend einfache Gottesglaube der Feudalherren des 11. Jahrhunderts war verschwunden. Ritterturniere und romantische Galanterie hatten sich in die Herzen der Edlen eingenistet. Blutiges Kriegshandwerk und wildes Draufschlagen war aus der Mode gekommen. Wie konnte man die Herzen der neuen Ritter zum Kampf gegen die Ungläubigen entfachen? Es schien, dass man sie nur noch bei der romantischen Ader packen konnte. Das größte ritterliche Abenteuer für einen Mann war der Kampf im feindlichen, unbekannten, von schönen Frauen, wilden Bestien und sarazenischen Räubern erfüllten Morgenland. All diese ritterlichen Eigenschaften trafen auf einen Mann zu, der denn auch zum Helden des letzten, ganz Europa umfassenden Versuchs der Rückeroberung Jerusalems wurde: Richard Löwenherz, der König von England. Er war neben Kaiser Barbarossa der mächtigste Herr Europas. Es gibt keine Eigenschaft oder Tugend, die von den Chronisten seiner Zeit nicht rühmend erwähnt wird. Stark und groß war er, rotblond seine Haare, strahlend der Blick, edel, leutselig und gottesfürchtig, ein großartiger Feldherr, ein genialer Erfinder, wenn es um neue Belagerungsmaschinen ging. Und Verse von hoher Qualität schrieb er auch noch. Gemeinsam mit seinem königlichen Vetter Philipp von Frankreich beschloss Richard die Einführung eines Saladin zählend. Jeder Untertan musste 1/10 seiner Jahreseinkünfte abliefern, um die Ausrüstung des Kreuzfahrerheeres mitzufinanzieren. Am 4. Juli 1190, 3 Jahre nach dem Fall von Jerusalem, brachen die beiden Könige gemeinsam auf. 2 unterschiedlichere Heerführer mag es in der Geschichte selten gegeben haben. Auf der einen Seite der ungebändigte, tatkräftige Richard, dem es allerdings an politischem Scharfsinn mangelte, auf der anderen der geborene Diplomat Philipp, dem es nur um die Größe Frankreichs ging. Die beiden Könige erfuhren, dass der Herr der abendländischen Christenheit, Kaiser Friedrich Barbarossa, nicht nur das Kreuz genommen habe, sondern bereits die Donau abwärts fahre, um danach auf dem Landweg von Wien aus quer durch den Balkan das Heilige Land zu erreichen. Das war überraschend. Denn Barbarossa war 70, er hatte ja schon den unseligen 2. Kreuzzug unter seinem Onkel Konrad III. Mitgemacht und mochte sich über die Lage in Palästina keine Illusionen machen. Aber man erzählte sich, dass der Kaiser geweint habe, als er vom Verlust Jerusalems erfuhr. Niemand habe ihn davon zurückhalten können, selbst in den Osten aufzubrechen. Seine Herzöge und Lehensleute folgten ihm blindlings. Die Autorität des alten Kaisers war ungeheuer. Das Heer Barbarossas war wohl die disziplinierteste Truppe, die je durch den Balkan und Kleinasien zog. Es gab weder Plünderungen noch Dirnen im Heer. Nahezu unbehelligt und ohne große Verluste durchquerte des Kaisers Aufgebot Kleinasien, überschritt die Tauruspässe und stieg hinab in die Ebene von Kilikien. Und hier, an einem heißen Abend am 10. Juni 1190, geschah das Unglück. In einem reißenden, kalten Gebirgsfluss ertrank Kaiser Barbarossa. Vielleicht traf ihn auch der Schlag, oder er wurde womöglich von den reißenden Fluten mitgerissen. Wie auch immer, das Heer war des Führers beraubt. Sein Sohn Friedrich von Schwaben vermochte die Männer nicht beisammen zu halten. Viele Fürsten und Grafen beschlossen umzukehren, andere suchten eine Schiffsüberfahrt nach Tyros. Nur etwa die Hälfte des Kreuzheeres war bereit, sich dem Oberbefehl des jüngeren Friedrich unterzuordnen. Die Disziplin brach ein. Plündernd und raubend zogen die Deutschen in kleinen Gruppen bis nach Antiochia, wo sie, ein verwilderter Haufen, Ende Juni 1190 eintrafen und gastfreundlich von Fürst Bohemund von Antiochia aufgenommen wurden. Friedrich von Schwaben verlor, als er Ende August ins Heilige Land weiterzog, den Überblick über seine in der ganzen Stadt verstreuten Truppen. Nur knapp die Hälfte bekam er schließlich zusammen. Vor Akko, das er gemeinsam mit den Herren Outremers belagerte, starb der Sohn Barbarossas im Januar 1191. Während König Philipp von Frankreich unangefochten von Marseille aus nach Messina auf Sizilien segelte, dem Treffpunkt mit dem englischen König entgegen, reiste Richard Löwenherz von Abenteuer zu Abenteuer. Er nimmt an Turnieren teil, veranstaltet selbst welche, kauft Kleider und Juwelen, bleibt die Rechnungen schuldig und schlägt die Lieferanten tot. Er stürmt die Burgen von Feinden, zündet Städte an, wenn ihm die Bürger frech erscheinen, und streut, wenn ihm danach ist, wahllos Geschenke aus. Auf Sizilien trifft er mit Philipp von Frankreich zusammen und schließt einen Vertrag über ein gemeinsames Vorgehen im Heiligen Land. Der Vertrag enthält die Klausel, dass Richard und Philipp alle ihre Eroberungen gerecht und gleich teilen wollen. Als die Könige vor Akko eintrafen, fanden sie ein entmutigtes, von Saladin eingeschnürtes Belagerungsheer vor. Zwar existierten höchst effektive Belagerungsmaschinen, aber wie sehr auch Felsbrocken gegen die Mauern Akkos geschleudert wurden, Erfolge zeigten sich zunächst nicht. Es fehlte ein genialer, tollkühner Führer. Richard Löwenherz war der rechte Mann zur rechten Zeit. 3 Wochen nach Richards Eintreffen zeigte die energische Beschießung Akkos endlich erste Erfolge. Anfang Juli brachen gewaltige Mauerteile ein. Richard, dies war eine der berühmtesten Heldentaten des Königs, grub ganz allein, weil sich alle anderen fürchteten, unter den Mauern von Akko einen Gang bis ins Innere der Festung, befreite einige Gefangene, die er wieder in Freiheit zurückzerrte. Er blieb unverletzt, obwohl der Gang, den er gegraben hatte, hinter ihm einstürzte. Am 4. Juli 1191 sandte die Besatzung Akkos zum ersten Mal einen Boten ins christliche Lager, der vorfühlen sollte, wie man sich eine Übergabe vorstellte. Löwenherz taktierte geschickt. Er sandte Boten zu Saladin, unter dem Vorwand, ein länger zurückliegendes Angebot des Sultans anzunehmen und sich exotische Delikatessen schenken zu lassen. Die Boten aber teilten, gleichsam unabsichtlich, mit, dass Akko bereits um Frieden bitte. Saladin war außer sich vor Zorn und wollte am 12. Juli zum Großangriff gegen die Belagerer antreten. Aber es war bereits zu spät. Schon am 11. Juli unterzeichneten die christlichen Fürsten und die Kommandeure der Festung Akko die Kapitulation, die auch im Namen des nichtsahnenden Saladin erfolgte. Den Christen waren 30.000 Goldstücke zu zahlen, die Besiegten versprachen, 1.500 fränkische Gefangene zu entlassen und das wahre Heilige Kreuz zurückzugeben. Dafür wurde der Besatzung der Stadt freier Abzug zugesichert. Doch kaum war Akko erobert, brach wieder Streit unter den Christen aus. Am folgenschwersten sollte sich aber Richards Befehl auswirken, das Banner des Österreichers Leopold, der inzwischen die Reste des deutschen Heeres befehligte, vom Turm des Schlosses zu holen und es in die Latrine stopfen zu lassen. Leopold war tödlich beleidigt und verließ Akko und das Heilige Land. Er schwor Rache gegen den Engländer, ein Eid, den er sehr bald erfüllen sollte. Wenig später verließ auch König Philipp von Frankreich tief gekränkt das Heilige Land. Richard hatte ihn, als er auf Leben und Tod im Krankenbett da niederlag, mit der falschen Meldung schockiert, dass dessen Sohn Ludwig gestorben sei. Philipp sah darin, wahrscheinlich zu Recht, eine böse Absicht und handelte. Richard, nun alleiniger Führer des Heeres, befahl den Marsch nach Jaffa und war entschlossen, mit Saladin zu einem Frieden zu kommen, der ihn nicht das Gesicht verlieren ließ. Denn an eine Eroberung Jerusalems war angesichts der starken Befestigung der Stadt und einer ebenso beeindruckenden Besatzung nicht zu denken. Saladin hatte immerhin mehr als 10.000 seiner besten Kämpfer dort konzentriert. Und zu Hause in England hatten sich seine Feinde gegen ihn zusammengerottet. Aber die Friedensverhandlungen zwischen Richard Löwenherz und Saladin zogen sich hin. Endlich, am 2. September 1192, wurde der Friedensvertrag zwischen Saladin und Richard unterschrieben. Das Ergebnis war aus Sicht der Kreuzfahrer ziemlich mager. Dem Königreich Jerusalem verblieb ein schmaler Küstenstreifen von Tyros im Norden bis Jaffa im Süden. Er war nirgends breiter als 15 Kilometer und ähnelte dem 1949 gegründeten jüdischen Staat Israel. Der Zugang zu Jerusalem wurde den Christen garantiert. Lateinische Priester durften in der heiligen Grabeskirche als Diakone tätig sein. Askalon, jene Stadt, die Richard mit so viel Hingabe zu einer gewaltigen Festung ausgebaut hatte, musste Saladin übergeben werden. Am 9. Oktober 1192, 16 Monate nach seinem Eintreffen im Heiligen Land, schiffte sich Richard Löwenherz, tief enttäuscht und bedrückt, zur Heimreise ein. Einer der ersten Herbststürme zwang den König, auf Korfu Zuflucht zu suchen. Er mietete eine Seeräuberbarke, die ihn die Adria hinauf bis in die Gegend von Triest brachte. Von dort machte sich Richard mit wenigen Begleitern auf, um sich nach Bayern, auf das Gebiet seines welfischen Schwagers Heinrichs des Löwen, durchzuschlagen. Aber er irrte sich in der Richtung und geriet in die Hände seines Todfeindes, des Herzogs Leopold von Österreich. Der hatte die Schmach von Akko, als Richard seinen Banner in die Latrine werfen ließ, nicht vergessen und sperrte ihn in die Burg Dürnstein an der Donau ein. Erst zwei Jahre später, im März 1194, wurde der englische König schließlich gegen eine damals ungeheure Summe, die dem heutigen Gegenwert von 30 Millionen Euro entspricht, freigelassen. Fünf Jahre später starb Richard nach einem unbedeutenden Gefecht in Mittelfrankreich an einem Pfeilschuss. Als Sultan Saladin 1195 starb und seine 17 Söhne, 35 Neffen und die Gatten seiner Töchter daran gingen, sich um das gigantische Erbe zu streiten, schien sich noch einmal eine Chance zu bieten, das Königreich Jerusalem in seinen alten Grenzen aufzurichten. Kaiser Heinrich VI., der auf dem Normannenthron Palermos saß, gelobte sogleich einen neuen Kreuzzug. Er hatte Weltmachtsträume. Tatsächlich kamen hunderte deutscher Ritter ins Heilige Land, angeführt vom mächtigsten Kleriker seiner Zeit, dem Erzbischof Konrad von Mainz. Sie alle galten als Vorläufer eines großen Kreuzzuges, der erstmals in der Geschichte der Bewegung vornehmlich von Deutschen getragen werden sollte. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, gründete der Erzbischof den Deutschen Ritterorden, der als Gegengewicht zu den vornehmlich romanischen Templern und Johannitern gedacht war. Regeln und Zielsetzung des neuen Ordens lehnten sich an den beiden älteren Orden an, und noch lange nach dem Ende von Outremer hat der Deutsche Ritterorden östlich der Elbe eine umstrittene Rolle gespielt. Der frühe Tod Kaiser Heinrichs IV., er starb noch nicht 35-jährig im Jahre 1197, veranlasste die Deutschen, das Heilige Land Hals über Kopf zu verlassen. Zurück im Heiligen Land blieb als einzige Erinnerung an die Weltmachtpläne des Kaisers der Deutsche Ritterorden. Aber auch nach seinem Tod strebten die Ritter in Frankreich, Deutschland und Italien danach, das Heilige Grab in Jerusalem von den Musulmanen zu befreien. Es fanden sich wieder Prediger, die die Männer aufstachelten, und es fand sich auch ein Papst, Innozenz III., der von der Blüte des Abendlandes forderte, das Kreuz zu nehmen. und es gab das mächtige und reiche Venedig mit seinem greisen Dogen Dandolo an der Spitze, der einen perfiden Plan ausheckte, um sich der Kreuzfahrer zu bedienen und gleichzeitig den reichen Konkurrenten Byzanz auszuplündern. Für einen ungeheuren Wucherpreis erklärte sich Venedig bereit, die christlichen Kämpfer Richtung Byzanz zu transportieren. Die Ritter hatten zwar viele Ideale, aber keinen dicken Geldbeutel. Doch in Byzanz, das wussten alle in Europa, gab es reichlich Beute zu machen. Mit einer prall gefüllten Kriegskasse, auch das war klar, und der Doge Dandolo wurde nicht müde, es den Kämpfern immer wieder vor Augen zu führen, ließ es sich viel leichter nach Jerusalem ziehen. Nur dazu sollte es gar nicht mehr kommen. Monatelang lagerte das Heer der Kreuzritter, von venezianischen Galeeren auf Pump an den Bosporus transportiert, vor den Toren von Byzanz, ängstlich von den Bewohnern belauert. Und am 9. April 1204 war es schließlich soweit. Zusammen mit den Venezianern griffen die katholischen Christen an. Als sich bei den Bewohnern herumgesprochen hatte, dass Kaiser Alexio V. Mor zufloss, ein feiger und unwürdiger Herrscher geflohen war, brach der Widerstand zusammen. Der Chronist Robert de Clary beschrieb, wie die Plünderung von Konstantinopel begann. Alle reichen und bedeutenden Ritter kamen zusammen und teilten die wichtigsten Punkte der Stadt unter sich auf. Sie trafen ihre Anordnungen, ohne dem geringen Volk, geschweige denn den armen Soldaten, auch nur ein Wort zu sagen. Schließlich aber merkte dies das Heer doch, und nun begannen sie alle ebenfalls an sich zu reißen, was ihnen in die Hände fiel. Das dauerte 3 Tage. In die Mutterkirche der Orthodoxie, in die Hagia Sophia, ritten betrunkene Soldaten auf ihren Pferden und rissen 2 Bischöfen die goldenen Kleider vom Leib. Sie brachen die Altäre auf und nahmen das Gold, das sie dort fanden. Ungebildete Männer stahlen Goldschmiedearbeiten aus 8 Jahrhunderten, nur um sie einzuschmelzen und daraus Münzen prägen zu lassen. Uralte Ikonen zerbrachen sie, weil sie nach den goldenen Rahmen gierten. Sie demolierten Gold-Emaille-Arbeiten von unschätzbarem Wert, um die Halbedelsteine, die darin eingeschmolzen waren, in ihren Besitz zu bringen. Die Venezianer waren auch beim Plündern klüger als die Kreuzfahrer. Kunstsachverständige und Kunsthandwerker wurden zu Suchtrupps zusammengestellt. Systematisch stellten sie einige der herrlichsten Kunstwerke aus Kirchen und Palästen sicher, um damit Venedigs Paläste zu schmücken und die Schatzkammern zu füllen. Sie sind auch heute noch in der Lagunenstadt zu bewundern. Wilde Kämpfe gab es um Reliquien, all jene kostbaren Dinge, die dem mittelalterlichen Menschen so heilig waren. Diese Schädel, Knochen, Haare, Zungen und Finger von Heiligen wanderten nach Westeuropa, wurden aber oft schon in der ersten Nacht ihrem neuen Besitzer gestohlen, wechselten mitunter 3 bis 4 Mal den Besitzer, ehe sie endgültig in irgendeinem Gotteshaus zwischen Elbe und Atlantik eine neue Heimstatt fanden. Auch der Schrein der Heiligen 3 Könige, heute im Kölner Dom zu besichtigen, stammt aus Byzanz. Historiker haben versucht, den Wert der Beute zu schätzen. Sie kamen auf etwa 120 Millionen Euro. Die Venezianer brauchten mehr als 50 Schiffe, um die Schätze wegzuschaffen. Es folgten wüste Streitigkeiten, ehe die damals zu Byzanz gehörende Landmasse des heutigen Griechenlands, Südjugoslawiens und Südbulgariens zwischen den gierigen Kreuzfahrern aufgeteilt war. Die wertvollsten Rosinen hatte sich, wen wundert's, natürlich schon Venedig herausgepickt. Verderblich für die Staaten in Outremer wurde der Umstand, dass Dutzende Herren aus Palästina und Syrien, deren Besitzungen von den Sarazenen bedroht waren, dem Heiligen Land den Rücken kehrten und sich sichere Besitzungen in Griechenland aneigneten. Dieser 4. Kreuzzug brachte nicht nur keine Hilfe, er entzog Outremer auch noch sein wertvollstes Gut: Menschen. Erst sehr spät erkannte Papst Innozenz die Ungeheuerlichkeit dieses sogenannten Kreuzzuges. Ihr habt nicht Jerusalem erobert, sondern das christliche Konstantinopel geschändet, das Schwert nicht gegen Ungläubige, sondern gegen Christen erhoben. Ihr habt heiligmäßige Frauen geschändet und allerheiligste Hostien besudelt. Der Satan und nicht Gott hat euch geleitet. Der Fluch aller Christen schwebt über euren Taten. Alles war aus den Fugen geraten. Niemand, auch nicht der dümmste Bauer, konnte noch glauben, dass jene Ritter und Herren, die da Jahr für Jahr als Abenteurer und Plünderer irgendwohin in die Fremde zogen, im Namen des Herrn aufbrachen. Niedertracht, Habgier, Chaos, wohin man auch blickte. Es waren jetzt die einfachen Menschen, die sich dazu berufen fühlten, Gottes Befehlen zu gehorchen. Auf diesem Boden entfaltete sich die seltsamste Erscheinung im Zeitalter der Kreuzzüge, der Auszug der Kinder ins Heilige Land. Es gab unter den erwachsenen Gläubigen des Mittelalters keinen Widerstand gegen diesen Wahnsinn. Im Worte Jesu selbst fand man den Beweis für rechtmäßiges Tun. Man musste den Kindern ihren Willen lassen. Was aber war der Auslöser für diese Bewegung, die ohne Beispiel in der Geschichte ist? Die meisten der ausziehenden Knaben und Mädchen waren älter als 12 Jahre. Als ihr Führer galt Etienne, der Sohn eines Bauern aus Cloire im Orléanais. Im Mai 1212 erschien er zu Saint-Denis bei Paris, um seinem König Philipp II. Einen Brief zu überbringen. Unbefangen und selbstsicher erzählte der Hirtenjunge, wie ihm Christus auf der Weide erschienen sei. »Lass deine Schafe, ein anderer wird sie hüten«, sagte der Herr. »Du sollst den Kreuzzug für deinesgleichen, für die Kinder predigen. Geh und bitte deinen Herrn und König um Unterstützung.« König Philipp konnte nach seinen eigenen üblen Erfahrungen das Wort Kreuzzug nicht mehr hören und schickte den Hirtenjungen barsch weg. Etienne aber, wie Johanna von Orléans von seinen Stimmen zum Handeln getrieben, kümmerte sich nicht um des Königs Befehl. Vor der Kathedrale von Saint-Denis noch begann er zu predigen. Und wieder erzündete das Wort den Geist. Die Eltern konnten ihre Kinder nicht zurückhalten. Die Kinder, gefesselt von der Predigt Etiennes, folgten dem Hirtenjungen in Scharen. Innerhalb weniger Wochen strömten rund 7000 Kinder zum verabredeten Treffpunkt Vendôme in Mittelfrankreich. Die meisten von ihnen waren robuste Bauernsöhne, körperliche Strapazen gewohnt. Aber auch blutjunge Söhne aus adeligem Haus waren darunter, manche sogar mit einem Pferd ausgerüstet. Etwa 2000 Mädchen waren unter ihnen, sogar einige Dutzend Dirnen. Als sich herausstellte, dass die Bauern und Bürger den Kreuzzug Etiennes mit Geschenken überschütteten, schlossen sich ihm auch Tagediebe und Nichtstuer an, die von den milden Gaben herrlich und in Freuden lebten. Als dieser bunte Zug Marseille erreichte, wurde Etienne bereits wie ein Heiliger verehrt. Locken seiner Haare wurden als Reliquien weggebracht, ein Ärmel seines Rockes lag jahrelang zur Anbetung in einer Kapelle. Nur eine Nacht ruhten sich die Kinder bei freundlichen Bürgersleuten aus. Schon am nächsten Tag liefen sie zum Hafen, um zu sehen, wie das Meer sich teile. Tage vergingen und das Wunder, auf das Etienne noch immer baute, trat nicht ein. 2 Marseiller Kaufleute, Hugo Le Ferret und Guillaume Porc, als skrupellose Sklavenhändler in der Stadt bestens bekannt, witterten das große Geschäft. Denn die Kinder waren eine attraktive Ware, die sich im nahen Nordafrika gut verkaufen ließ. Besonders die Mädchen. Es fiel den beiden Menschenhändlern leicht, den Verzagten ein verlockendes Angebot zu machen. Kostenlos wollten sie die Scharen, zum Ruhme Gottes natürlich, nach Akko ins Heilige Land bringen. Etienne nahm begeistert an. Auf 7 Schiffen gingen die Kinder an Bord. Es werden an die 1500 gewesen sein. Die übrigen hatten sich mittlerweile enttäuscht von Etienne abgewandt. Es war ihr Glück, denn heimgekehrt ist keiner von denen, die ausgezogen waren, um mit ihrer Unschuld das heilige Jerusalem zu befreien. Nicht viel besser erging es den Teilnehmern eines deutschen Kinderkreuzzuges. Auch hier der gleiche Ablauf. Ein Hirtenknabe aus dem Rheinland namens Nikolaus predigte im Juli 1212 vor dem Altar der Heiligen Drei Könige zu Köln. Nun sei es an den Kindern, das Wort Christi unter den Sarazenen zu verbreiten. Auch für Nikolaus war es gewiss, dass sich das Meer teilen werde, um ihn und seine Kreuzfahrerschar durchzulassen. Binnen weniger Wochen hatte auch Nikolaus an die 8000 junge Menschen um sich versammelt, darunter mehr als 3000 Mädchen. Aber auch hier wieder das klägliche Erwachen aus einem Traum. Das Meer bei Genua teilte sich nicht, als die Kinder am Strand eintrafen. Nikolaus zog weiter nach Rom, zum Heiligen Vater. Papst Innozenz war gerührt von der Frömmigkeit der Kinder, versuchte sie aber zur Heimkehr zu überreden. Es gelang ihm sogar, aber der Rückzug der deutschen Kinder war zweifelsfrei eine Tragödie. Nur einige hundert kamen wieder nach Hause. Viele der Umherirrenden verdingten sich auf dem Heimweg bei Bauern oder Handwerkern. Die verzweifelten Eltern suchten und fanden einen Schuldigen. Sie hängten den Vater des Nikolaus 1214 in Köln. Die Katastrophe der Kinder hinderte Papst Innozenz und seinen Nachfolger Honorius III. Freilich nicht daran, mit unermüdlichem Eifer für einen neuen Kreuzzug zu werben. Aber gab es überhaupt noch eine Kraft, die imstande war, Gottes reinsten Willen zu verwirklichen? Im April 1218 traf ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus ganz Europa im Nildelta an. Der Aufruf des Papstes war also doch auf fruchtbaren Boden gefallen. Von Eifersüchteleien geplagt, erkannte diese Truppe nur unwillig den König von Jerusalem, Jean de Brienne, als Oberbefehlshaber an. Und sogar die Frage, wer als Erster an Land gehen dürfe, wurde zum Problem. Gemeinsam mit Herzog Leopold von Österreich, jener, der Richard Löwenherz gefangen setzte, und drei Großmeistern der drei Ritterorden betrat König Jean schließlich am 30. Mai 1218 ägyptischen Boden. Der fünfte Kreuzzug begann. Die Männer wussten, dass Damiet, diese strategisch wichtige und zudem überaus reiche Stadt, nur vom Wasser aus anzugreifen war. Pioniere konstruierten einen raffiniert auf zwei Flößen erbauten Belagerungsturm, mit dessen Hilfe zwei Monate später eine vorgelagerte Festung genommen wurde, die einen Nilarm durch schwere Ketten gesperrt hatte. Die Kreuzfahrerflotte segelte nun bis vor die Mauern von Damiet, das im Laufe der nächsten Monate immer enger eingeschlossen wurde. Die Begeisterung des Kreuzheeres an diesem Kriegszug war nicht allzu groß. Vielen Kriegern ging es, da es keine Beute gab, schon bald nur noch um den pünktlichen Sold. Als der Ring um Damiet geschlossen war, etwa um den 31. August, starb der greise Sultan El-Adil, der edle Bruder Saladins. Das hob die Stimmung unter den Belagerern. Sie wurde noch besser, als erhebliche Verstärkung unter der Führung des Kardinallegaten Pelagius, eines Spaniers, vor Damiet eintraf. Er war ein unduldsamer Fanatiker, kein Menschenführer und schon gar kein Diplomat. Dass der fünfte Kreuzzug erfolglos blieb, ist ausschließlich das Verschulden dieses Mannes. Es gelang ihm das Kunststück, innerhalb kurzer Zeit alle Adeligen gegen sich aufzubringen. Nur mit Widerwillen befolgte König Jean de Brienne die einander oft widersprechenden Befehle des päpstlichen Legaten. Herzog Leopold von Österreich drohte schon bald mit seiner Abreise. Einige italienische Fürsten fuhren tatsächlich heim. Aber zunächst hatte Pelagius noch Glück. Einer der üblichen Aufstände, die in Arabien nach einem Herrschaftswechsel nicht ungewöhnlich waren, zwang den Nachfolger El-Adils, El-Kamil, einen Neffen Saladins, zunächst mit seinem Konkurrenten abzurechnen. Er musste, wollte er an der Macht bleiben, viele Truppen aus dem belagerten Damiet abziehen. Am Morgen des 19. Februar 1219 konnten die Kreuzfahrer den letzten Stützpunkt außerhalb der Festung, das Fort El-Adilia, besetzen. Damiet war nun eingekesselt. In der unglücklichen Stadt wüteten Seuchen. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Stadt übergeben werden musste. Am 3. November war es schließlich soweit. Die Kreuzritter besetzten eine fast geräumte Stadt und fanden nur noch etwa 3000 Pestkranke vor. Pelagius aber triumphierte und wartete nun auf das Eintreffen des deutschen Stauferkaisers Friedrichs II., der als Jüngling ebenfalls den Kreuzfahrereid abgelegt hatte. Der Kaiser aber kam und kam nicht. Da erbat sich König Jean de Brienne die Erlaubnis, heimfahren zu dürfen. Pelagius stimmte zu. Im Frühjahr 1221 sandte Kaiser Friedrich endlich einige tausend Mann unter dem Befehl des Herzogs Ludwig von Bayern nach Ägypten. Mit ihrer Hilfe gedachte Pelagius, noch vor dem Eintreffen des Kaisers ins Innere Ägyptens vorzustoßen. Einen Friedensvorschlag des Sultans, Jerusalem, Galiläa und Palästina zurückzugeben, lehnte der Spanier hochmütig ab. Am 4. Juli 1221 zog das Kreuzfahrerheer, 5000 Ritter, 4000 Bogenschützen und 40.000 Mann Fußvolk, den Nil aufwärts. Die Nilüberschwemmung stand bevor. Aber Pelagius, den man von allen Seiten warnte, schenkte den Fachleuten kein Gehör. Das Heer der Kreuzfahrer schien in guter Position, um die Kämpfer des Sultans zu erwarten. Aber das steigende Hochwasser machte einen bislang trockenen Kanal für die Sarazenen schiffbar, und am Morgen des 20. August musste Pelagius feststellen, dass ihm der Rückzug abgeschnitten war. Eine starke ägyptische Flotte blockierte ihn, der nun mitsamt seiner Armee auf einer Nilinsel festsaß. Herzog Ludwig von Bayern erkannte, dass nur ein sofortiger, geordneter Rückzug die Armee retten konnte. Aber nicht einmal darauf konnten sich die Führer des Kreuzzuges einigen. In heillosem Durcheinander zog sich das Heer dann doch zurück. Der Sultan ließ die Schleusen öffnen und der noch immer ansteigende Nil überschwemmte den Rückzugsweg. Tausende Kreuzfahrer, beladen mit Schätzen und trunken vom süßen ägyptischen Wein, fanden den Tod. Die nubische Reiterei schlug blutige Breschen in die Reihen der Christen. Nun waren es die Kreuzfahrer, die Frieden anbieten mussten, nicht mehr der Sultan. Das Ergebnis war entsprechend mager. Der Sultan bot einen 8-jährigen Waffenstillstand und die Rückgabe des wahren Kreuzes, wenn Damiet geräumt werden würde. Darauf musste Pelagius eingehen. Am 8. September 1221 räumte das Kreuzheer die Festung Damiet. Als dann das wahre Kreuz übergeben werden sollte, war es nicht mehr aufzufinden. Pelagius war der Genarrte mit leeren Händen. Eine der faszinierendsten Herrscherpersönlichkeiten des Mittelalters war zweifellos der Stauferkaiser Friedrich II. Als 2-Jähriger verlor er seinen kaiserlichen Vater, Heinrich VI. Scharen von trockenen, ältlichen Klerikern, an der Spitze Kardinal Savelli, der spätere Papst Honorius III., erzogen an dem klugen und anmutigen Knaben so lange herum, bis sie einen 13-Jährigen herangebildet hatten, der es an Zynismus und Menschenverachtung mit einem Greis hätte aufnehmen können. Wenn er je Liebe empfand, dann zu den sarazenischen Offizieren, aus denen seine Leibwache bestand. Friedrich war ein Wunder an Bildung. Er sprach fließend Französisch, Deutsch, Lateinisch, Griechisch und Arabisch. Seine Allgemeinbildung war in einer Zeit, da viele große Fürsten zur Unterschriftsleitung eine Schablone benutzten, enorm. Geographie und Naturwissenschaft liebte er besonders. Das Philosophieren über religiöse Fragen gehörte zu seinem Hof wie der Harem, den er, einem orientalischen Sultan gleich, überall hin mit sich führte. Dass er sich trotz eines Eides, den er geleistet hatte, immer wieder vor dem Antreten seines Kreuzzugs drückte, erbitterte die Päpste. Dabei hatte er schon längst einen triftigen Grund, das Königreich Jerusalem aufzusuchen. Er hatte die Krone von Outremer erheiratet. Jolande, König Jean de Brienne's einzige Tochter. Die Ehe verlief nicht besonders glücklich. Das lag sicherlich auch daran, dass Friedrich bereits in der Hochzeitsnacht seine junge Braut mit der Kammerzofe betrog. Die Gattin aus Jerusalem starb im April 1228, kurz nachdem sie ihrem Gatten den späteren deutschen König Konrad IV. Geboren hatte. Für Friedrich war Jolandes Tod eine unerwartete Komplikation seiner Politik. Er war nun nicht mehr, Kraft seiner Ehe, König von Jerusalem, sondern besaß nur als Vormund seines kleinen Sohnes ein Mitspracherecht bei den Baronen. Friedrich, der vom Papst ständig gedrängt wurde, doch endlich ins Heilige Land aufzubrechen, war nun dazu entschlossen. Er wollte mit dem Kreuzzug seine Herrschaftsansprüche durchsetzen. Das Heer, es bestand so gut wie ausschließlich aus seinen deutschen und normannischen Vasallen, versammelte sich in Süditalien, um sich einzuschiffen. Dort aber brach eine Typhusepidemie aus. Auch der Kaiser erkrankte, verließ im September 1227 das Heer und ließ sich daheim in Sizilien von seinen sarazenischen Ärzten gesund pflegen. Papst Gregor IX. War außer sich vor Zorn über den Kaiser. Er glaubte ihm, dem Freigeist, der die Kirche bereits so lange hingehalten hatte, die Krankheit nicht. Im November verhängte er in Rom feierlich den Kirchenbann über ihn. Friedrich, der sich im Recht fühlte und es auch war, sandte an alle Herrscher und hohen Prälaten Europas eine Gegendarstellung, wies die Anmaßung des Papstes zurück und teilte mit, dass er, so wie er gesund sei, ins Heilige Land aufbrechen werde. Obwohl ihm der Papst verbot, zu den heiligen Städten aufzubrechen, schiffte sich Friedrich mit 600 Rittern am 28. Juni 1228 ein. Es war ein schwieriges Unternehmen, denn sowohl die Tempelritter als auch die Johanniter lehnten jede Zusammenarbeit mit dem Exkommunizierten ab. Die Barone von Outremer misstrauten ihm ohnehin, also verlegte sich der Kaiser aufs Verhandeln. Aber auch sein Gegner, Sultan el-Kamil, hatte Schwierigkeiten, ein starkes Heer aufzustellen. Also schrieb Friedrich dem Sultan einen Brief, der offen zeigt, worum es ihm ging. Könige und Päpste sind von meiner Reise unterrichtet. Kehre ich zurück, ohne etwas erreicht zu haben, würde ich jede Achtung in ihren Augen verlieren. Ich bitte euch, übergebt mir Jerusalem in dem tiefsten Elend, in dem es sich jetzt befindet, damit ich bei meiner Rückkehr unter den Königen den Kopf hochtragen kann. Ich verzichte im Vorhinein auf alle Vorteile, die ich daraus ziehen könnte. Dieser Brief schien den Sultan überzeugt zu haben. Schon am 11. Februar 1229 kam ein endgültiger Vertrag zustande. Das Königreich Jerusalem erhielt die alte Hauptstadt zurück, außerdem Bethlehem, Nazareth und Teile von Galiläa, sowie einen Korridor zur heiligen Stadt. Südpalästina und die großen Festungen des Transjordanlandes blieben dem Sultan, der sich außerdem, auch eher um sein Gesicht nicht zu verlieren, das dem Islam heilige Viertel Jerusalems mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom zurückbehielt. Ein Frieden für 10 Jahre sollte das Abkommen besiegeln. Der Kaiser hatte ohne einen Schwertstreich genau das erreicht, wofür zuvor Tausende von Männern vergeblich gestorben waren. Friedrich, der, wenn schon keinen Jubel, dann doch zumindest Lob erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Die Barone hatten keinen Grund, ihn zu beglückwünschen. Was mochte der neue Herrscher ihnen schon Gutes bringen, außer einer straffen, bürokratischen Zentralverwaltung, wie er sie schon in Sizilien praktizierte? Was Friedrichs Triumphzug hätte sein sollen, der Ritt hinauf nach Jerusalem als Befreier der seit einem halben Jahrhundert muselmanischen heiligen Stadt, er wurde zu einer gespenstischen Heerfahrt durch Dörfer und Städte ohne Menschen. Die Kirchen waren vor ihm versperrt worden. Fanatische Priester, Mönche und Nonnen fluchten hinter dem Kaiser her, alte Weiber zeigten dem Exkommunizierten den nackten Hintern. Als er am 17. März 1229 in Jerusalem einzog, begleiteten ihn nur seine deutsch-sizilianischen Truppen und ein Aufgebot des Deutschen Ritterordens. Es waren freudlose Tage, die Friedrich in der heiligen Stadt verbrachte, und so entschloss er sich schon bald zur Abreise. Am 1. Mai 1229 bei Sonnenaufgang schlich er sich in Akko auf ein Schiff, leise sizilianische Flüche ausstoßend, um heim nach Palermo zu segeln. Unter all den vielen Fürsten, Feldherren, Rittern und Abenteurern, die sich aufmachten, um im Heiligen Land für höchst unterschiedliche Dinge zu streiten, ist nur ein einziger, der in selbstloser Liebe zu Gott und den Menschen bereit war, sein Leben zu opfern. Ludwig IX. Von Frankreich. Aber er war kein Narr in Christo, sondern ein weitblickender, strategisch überdurchschnittlich begabter Feldherr, der alle Vorbereitungen wohl durchdachte. Er vergaß sogar nicht, bei dem König von Jerusalem, Kaiser Friedrichs Sohn Konrad, um die Erlaubnis anzufragen, einen Kreuzzug im Heiligen Land führen zu dürfen. Ein neuer Mittelmeerhafen, Aigues-Mortes im Rhone-Delta, wurde ausgebaut. Schiffe aus Marseille und Genua wurden geschartert und planmäßig und wohlorganisiert begann das Heer dieses Kreuzzuges, das insgesamt etwa 18.000 Mann umfasst haben mag, am 12. August 1248 seine Fahrt nach dem Osten. Der Plan dieses 7. Kreuzzugs war durchaus nicht originell. Er folgte in fast allen taktischen Details jenem unseligen 5. Kreuzzug, der unter dem Kommando des unduldsamen päpstlichen Legaten Pelagius stand. Auch Ludwigs Heer landete vor Damiette und vermochte die Nilfestung nach einem Gefecht bei der Landung am 5. Juni 1249 zu besetzen. Die große Stadt bot zwar den Kreuzfahrern Beute und Unterkunft, aber das Klima war mörderisch. Der feuchtheiße Sommer des Nildeltas untergrub die Gesundheit des Heeres. Tausende erkrankten. Ehe aber das Nilhochwasser vorbei war, und das dauerte noch Monate, konnte und wollte Ludwig nichts unternehmen. Schließlich war das Schicksal des 5. Kreuzzugs Warnung genug. Er ließ die Königin und ihre Damen nachkommen. Man machte es sich gemütlich. Es geschah also nichts. Denn auch der ägyptische Sultan, ein Urenkel des großen Saladin, blieb untätig. Seine Prätorianergarde, die Mamelucken genannt wurde, war empört. Mamelucken waren Freigelassene, als Knaben auf den Märkten gekaufte Sklaven. Zumeist waren es Südrussen, Tscherkessen, Kurden und Perser. Perfekt gedrillte Soldaten, die jede Schlacht entscheiden konnten. Wie jede Palastgarde versuchten auch die Mamelucken entscheidenden Einfluss auf die Person des Herrschers zu nehmen. Dass ihre fähigen Anführer als Sultanmacher auftraten, war kein Wunder. Die Dynastie Saladins war müde, der regierende Herrscher ein todkranker Tuberkuloser. Als er starb, frohlockten nicht nur die Kreuzfahrer, auch die Mamelucken waren hocherfreut. Der einzige Sohn ihres Herrn, Turan Schah, lebte weit weg in Damaskus. Als Regentin kam nur die Hauptfrau des Verstorbenen in Frage. Und Frauen waren schon immer angenehme Partner für Palastgarden. Als die Kreuzfahrer vom Tod des Sultan hörten, zogen sie den Nil aufwärts, Kairo entgegen. Nur eine Festung trennte sie noch von ihrem Ziel, Mansura. Die Sultanin schickte das beste Mamelukenregiment unter dem jungen Obristen Ruk-ed-Din Baybars nach Mansura. Vergeblich versuchte das Kreuzheer, den breiten Flusslauf zu überschreiten. Da kam ihnen das Glück zu Hilfe. Ein Sarazene verriet für 500 Goldstücke eine etwa 12 Kilometer entfernte Furt. Am 8. Februar 1250 rückten die Männer von unerwarteter Seite gegen Mansura vor. Der König befahl Zurückhaltung und Vorsicht. Aber sein Bruder, Robert von Artois, war überzeugt davon, dass man in einem tollkühnen Angriff Mansura überrennen müsse. Die Katastrophe blieb nicht aus. Wohl drangen die Christen in Mansura ein, erschlugen Hunderte von Moslems, erbeuteten sogar ihr Feldlager und hieben den Feldherrn Fakhr ed-Din in Stücke. Schließlich aber, als sie sich in dem orientalischen Gassengewirr der Stadt verloren, stellte ihnen der Mamelukenoberst Baybars eine Falle. Innerhalb von 2 Stunden war der ganze Kampfverband von Robert von Artois niedergemetzelt. Von den 290 Tempelrittern überlebten nur 5. König Ludwig, dessen Hauptheer nun ebenfalls den Flussarm überquert hatte, eilte seinem Bruder zur Hilfe, obwohl die Vorhut die Befehle des Königs gröblich missachtet hatte. Durch geschicktes taktisches Manövrieren konnte Ludwig den Kampftag noch so beenden, dass jede Seite von sich sagen konnte, sie sei siegreich geblieben. Die Verluste der Kreuzfahrer aber waren hoch und nicht wieder aufzufüllen, während die Ägypter sicher sein konnten, schon bald Zehntausende neuer Kämpfer zu erhalten. Ludwig verschanzte das Heer in einem Lager vor den Mauern von Mansura. Man hinterbrachte dem König geheime Botschaften, dass Ägypten vor einem Umsturz stehe und dass die neuen Herren günstige Friedensbedingungen annehmen würden. Ludwig, der in dieser Nachricht einen Fingerzeig Gottes sah, stellte daraufhin die Kampfhandlungen ein und wartete auf diesen Umsturz. Volle 2 Monate. In dieser Zeit verstärkten die Ägypter ihre Truppen, eroberten alle Wege und Brücken, die zum Meer führten, und isolierten die Kreuzfahrer damit vollständig. Die Männer, die ausgezogen waren, um den ungläubigen Feind vernichtend zu schlagen, hatten schon Ende März nichts mehr zu essen. Schließlich breitete sich eine furchtbare Seuche im christlichen Heer aus. Skorbut mag den Ausbruch dieser pestartigen Krankheit gefördert haben. Jeden Tag starben rund 100 Soldaten, Tausende erkrankten Woche für Woche neu. Nur ein geordneter Rückzug nach Damiet konnte das Kreuzfahrerheer noch retten. Aber der Ausbruchversuch, den Ludwig mit den todkranken, entmutigten und dezimierten Truppen unternahm, wurde zum Desaster. Einige Kilometer nur von Mansura entfernt kam es zu tagelangen Gefechten um den Durchbruch. Als auch Ludwig von der Seuche befallen wurde, kapitulierte das Heer bedingungslos. Der fiebernde König wurde ebenso wie alle seine Barone in Ketten gelegt. Aber natürlich ging es den Ägyptern nur um Lösegeld. Das Leben der hohen Herren war vorerst nicht gefährdet. Schlechter dagegen ging es den gemeinen Soldaten. Wer krank war, wurde sofort getötet. Da es nicht genug Lebensmittel gab, um einige tausend Gefangene zu ernähren, befahl der Mamelukenoberst Baybars, täglich einige 100 umzubringen. Und das ging so lange, bis das Verpflegungsgleichgewicht hergestellt war. Die Forderungen der Ägypter waren enorm. 500.000 französische Pfund, dazu die sofortige Übergabe der Festung Damiet und die Räumung Ägyptens. Der verzweifelte König willigte in diese Bedingungen ein und sandte seiner Gattin, die hochschwanger in Damiette ihre Niederkunft erwartete, einen Befehl, das Lösegeld zusammenzubringen. Mit ihrem gerade geborenen Sohn Jean Tristan verließ die Königin Damiette und segelte nach Akko, um dort ihren unglückseligen Gatten zu erwarten, dessen Freilassung jedoch durchaus nicht sicher war. Denn mittlerweile hatten die Mamelucken geputscht. Der Sultan, nach dem Sieg über die Franken überheblich geworden, wollte die Macht der Prätorianergarde brechen, doch er hatte die aktuellen Machtverhältnisse falsch eingeschätzt. Oberst Baybars drang in den Palast des Sultans ein, verletzte ihn, und als der Nachkomme Saladins blutend in den Nil sprang, folgte ihm Baybars und hieb den Herrscher in Stücke. Daraufhin riefen die Mamelucken ihren rangältesten Offizier, Schatschar, zum neuen Sultan aus. Der akzeptierte den alten Kapitulationsvertrag und ließ den König, der im Unheil Größe bewiesen hatte, am 6. Mai 1250 frei. 6 Tage später landete Ludwig in Akko. Vier Jahre lang blieb Ludwig der IX. Im Heiligen Land, und während dieser Zeit gab es niemanden, der in ihm nicht den Herrscher Outremers gesehen hätte. In mühevollen Gesprächen, mit gütlichem Zureden und monatelangen, ermüdenden Gerichtsverhandlungen versuchte der nach irdischer Gerechtigkeit strebende König, dem Heiligen Land inneren Frieden zu geben. Denn eine Hoffnung auf neue Kreuzfahrerheere gab es nicht mehr. Der Adel Frankreichs hatte endgültig genug von den Abenteuern, die nicht einmal mehr Plünderungen oder Reliquien einbrachten. Papst Innozenz IV. Überlebte zwar seinen Widersacher Friedrich II., aber König Konrad IV., der Sohn des Stauferkaisers, machte dem Papst so viel zu schaffen, dass er die Ritterschaft Europas sogar zu einem Kreuzzug gegen Konrad aufrief. Eine ungeheuerliche Verdrehung des Kreuzzuggedankens. Als Ludwigs Mutter starb, sie war die ganze Zeit über Regentin gewesen, kehrte der König heim. Das Königreich brauchte dringend einen Herrscher. Kaum hatte er Palästina verlassen, als die alten Feindseligkeiten wieder aufbrachen. Es gab einen mehrjährigen Bürgerkrieg, der das Heilige Land an den Rand des Abgrunds trieb. Dieser Staat war dem Untergang geweiht. Gerade in diesen Jahren nach 1254 hätte das Königreich einen energischen, klugen, diplomatischen König gebraucht. Einen Mann, der imstande gewesen wäre, die Moslems gegen die neue Macht in Vorderasien auszuspielen, die Mongolen. Der Mongolenfürst Hulagu Khan, ein Bruder des Großkhans, marschierte im Januar von Samarkand aus los, um Vorderasien zu erobern. Der Khan war ein gebildeter Mann, der in China hohe Schulen besucht hatte. Religiös fühlte er sich vom Buddhismus angezogen, war aber durchaus nicht abgeneigt, auch Christen anzuhören. Seine Gattin Dekuz war eine Christin. Er liebte sie sehr und bewunderte ihre Klugheit. Dekuz war fromm, hörte jeden Tag die Messe, hasste alle Mohammedaner und riet ihrem Gatten jeden Tag, ein Bündnis mit den Christen zu suchen. Die mongolischen Reiterheere rannten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Die Eroberung Bagdads am 15. Februar 1258 gehört zu den blutigsten Gemetzel in der Geschichte. Fast alle 150.000 Einwohner wurden erschlagen, ihre Schädel zu Pyramiden aufgetürmt, denn die Mongolen brauchten keine Sklaven. Nur die wenigen Christen der Stadt wurden, auf Bitten der Gemahlin Hulagus, verschont. Nun lag Syrien, das die Kreuzfahrerstaaten so oft geängstigt hatte, schutzlos vor dem Mongolenheer. Ein Nachkomme Saladins, der es gewagt hatte, einen christlichen Gesandten Hulagus zu kreuzigen, wurde gefangen genommen und gezwungen, so lange sein eigenes Fleisch zu essen, bis er starb. Im Januar 1259 fiel Aleppo. Diesmal hatten die Mongolen bereits ausdrücklichen Befehl, alle Moslems umzubringen und alle Christen zu verschonen. Der fränkische Fürst von Antiochia, er hieß wie sein Vorfahre gleichfalls Bohemund, ging nach Aleppos Fall ein Bündnis mit dem Khan ein und beteiligte sich an der Eroberung von Damaskus, das schließlich kampflos einem Feldherrn Hulagus, dem christlichen Mongolenführer Kitbuka, übergeben wurde. Seite an Seite mit Kitbuka ritt der Fürst von Antiochia in die Hauptstadt des westlichen Islam als Sieger ein. Schon ein Jahr später forderte Hulagu vom Mamelukensultan Ägyptens die Unterwerfung. Aber der mutige Moslem ließ den Gesandten umbringen und brach nach Syrien auf, um sich dem Unbesiegten in einer Schlacht zu stellen. Und er hatte Glück. Der Großkhan Mönke starb, bevor es zum Kampf kam. Hulagu musste, da es die Erbfolge zu regeln galt, mit einem großen Teil des Heeres heimreiten. Der christlich-mongolische Feldherr Kitbuka stand den ägyptischen Mamelucken mit einem relativ kleinen Heer allein gegenüber. Nun hatten die Barone Outremers die folgenschwere Entscheidung zu treffen, mit wem sie in diesem Gigantenkampf sympathisieren sollten. Die Mehrheit, von den Grausamkeiten der Mongolen und ihrer fremdartigen Wildheit abgestoßen, war der Meinung, man sollte die Moslems, den Freund-Feind, zumindest heimlich unterstützen. Der Einwand, Kitbuka sei ein Christ, wurde nicht beachtet. In der Schlacht bei Ain Jalut am 2. September 1260 in der Nähe von Nazareth wurden die Mongolen von den Mamelucken besiegt, Kitbuka vom Mamelucken-Obersten Baybars persönlich enthauptet. So etwas ließ sich der ungeschlagene Haudegen ungern entgehen. Wenige Monate nach dem Sieg über die Mongolen eroberte das Mamelukenheer ganz Syrien zurück. Baybars, der in sich die Fähigkeit zum großen Herrscher spürte, verabredete eine Verschwörung gegen den Sultan. Während einer Jagd veranlasste er den Herrscher, einen Wettlauf zu einer nahen Quelle zu unternehmen. Und wie in der Nibelungensage Hagen den Siegfried tötete, so stieß er den trinkenden Sultan von hinten mit einem Speer nieder. Der neue Herrscher der vorderasiatischen Welt war ein brutaler, ungebildeter, nicht einmal religiöser Mann von ungeheurem Machtwillen. Er kannte weder Mitleid noch Gnade. Es dauerte nur 4 Jahre und Baybars hatte die Franken aus dem Heiligen Land vertrieben. Im Februar 1265 zog er mit einem riesigen Heer die Mittelmeerküste entlang. Als erste Festung ergab sich Caesarea. Baybars verfolgte hier zum ersten Mal eine neue Taktik, die die Christen entsetzte. Er vernichtete alles, was von der Stadt übrig war. Burg, Hafenanlagen, Häuser und Felder. Jahrhundertelang blieb das einst blühende Caesarea eine Wüste. Die Mamelucken tilgten alles aus, was christlich war. Jede Dorfkapelle, jedes Kreuz, jeder Bauernhof wurde verbrannt. Übertritte zum Islam halfen nichts. Baybars gab sich mit der Eroberung Caesareas nicht zufrieden. Arsuf, die große Hospitaliterfestung, fiel einige Wochen später. Sämtliche Ritter wurden ermordet, die Stadt zerstört. Die nächsten Angriffsziele Baybars waren die Burgen der Ritterorden, die systematisch erobert und vernichtet wurden. 1266 stand er schon vor Antiochia im Norden Syriens, ließ sich aber durch Bestechungsgelder noch einmal zum Abzug bewegen. Aber es war nur ein kurzer Aufschub für die Christen. Am 7. März 1266 drangen seine Mamelucken in die Zitadelle von Jaffa ein und verwüsteten die Stadt. Am 18. Mai 1268 fiel Antiochia. Auf Befehl Baybars wurden die Stadttore geschlossen, damit niemand entfliehen konnte. Dann wurden alle Einwohner, die älter als 40 waren, ermordet, die Jüngeren in die Sklaverei geführt. König Ludwig IX., der sich dem Heiligen Land noch immer verbunden fühlte, war von den Ereignissen erschüttert. Am Hof wurde erzählt, dass der König überhaupt an nichts anderes mehr denken könne als an sein Kreuzzugsgelübde. Sein Bruder Karl von Anjou zog alle Register, um Ludwig zu einem neuen Kreuzzug zu überreden. Was er seinem Bruder zunächst mit keinem Sterbenswort verriet, war das Ziel, das er dem Zug zu geben gedachte, das seinem Königreich Sizilien gegenüberliegende Emirat von Tunesien. Ludwigs treue Freunde, die ihren König auch in seiner religiösen Verblendung über alle Maßen verehrten, beschlossen, ihn nicht alleine ziehen zu lassen. Sie begleiteten ihn zu diesem sinnlosen Abenteuer, das von den Historikern zuweilen als 7. oder 7. Kreuzzug bezeichnet wird, in Wahrheit aber nur das törichte Unterfangen eines Getäuschten war. Da der König nicht mit Sold sparte, kam eine stattliche Streitmacht zustande. Am 1. Juli 1270 verließ sie Frankreich, wieder über den Rhône-Delta-Hafen Aigues-Mortes. Viel zu spät eröffnete ein Gesandter Karls von Anjou dem König, dass das Ziel der Fahrt Karthago in Tunesien sei. Dessen Emir Mustansir sei begierig, das Christentum anzunehmen, wenn man nur ein wenig nachhelfe. Es spricht viel für die Vermutung, dass Ludwig leider nicht mehr zurechnungsfähig gewesen war, als er sich einschiffte. Am 18. Juli, es herrschte eine unbarmherzige afrikanische Hitze, traf die Flotte vor Karthago ein. Ein Bote, der zum Emir geschickt wurde, um ihm die baldige christliche Taufe anzukündigen, wurde ohne viel Federlesens enthauptet. Der Emir befestigte sogleich seine Stadt und bat Sultan Baybars um Hilfe. König Ludwig hatte keine Gelegenheit mehr, sich über die Niedertracht seines Bruders zu äußern. Die Pest, die innerhalb weniger Tage auf den Schiffen der sogenannten Kreuzfahrer ausbrach, raffte ihn am 25. August 1270 dahin. Die letzten Worte des einzigen Monarchen, dem auch kritische Berichterstatter nichts Böses nachsagen können, waren angeblich Jerusalem, Jerusalem. Er habe damit ausdrücken wollen, schrieb ein Biograf, dass die Tage der Christen im Heiligen Land gezählt seien. 1270 musste man jedoch nicht den prophetischen Blick eines Sterbenden haben, um dies klar zu erkennen. Der Tod König Ludwigs war für Sultan Baybars eine Erleichterung. Jene Armee, die er bereitgestellt hatte, um dem Emir von Tunesien zu Hilfe zu kommen, konnte nun sogleich nach Palästina geschickt werden. Dort gelang diesem Heer ein militärisches Wunder. Ohne Artillerie bezwangen die Mamelucken den schier uneinnehmbaren Krak de Chevalier, die Burg der Hospitaliter im Bergland des Libanon, nach nur dreiwöchiger Belagerung. Man schrieb den 8. April 1271. Damit waren die letzten Städte Outremers vom Hinterland abgeschnitten und ihr Fall nur eine Frage der Zeit. Verzweifelte Berichte gingen nach Europa. Dort wurden zwar die Moslems verflucht, aber niemand war bereit, eine organisierte, uneigennützige Expedition größeren Ausmaßes zu starten. Nach langen, unergiebigen Kämpfen, bei denen sich jeder gegen jeden verbündete, kam es zu einem Waffenstillstandsabkommen zwischen den Christen und den Mamelucken, die noch immer in großer Furcht vor den Mongolen lebten. Outremer nutzte die lange Waffenruhe schlecht. Die kleinen Ritter, durch die Verluste, die ihnen Baybars zugefügt hatte, längst verarmt, hatten nur eine Chance, ihre desolate Vermögenslage aufzubessern, Standesgenossen oder Bürger zu überfallen und sie auszuplündern. Erst 1286 schienen sich die Barone zu besinnen. In der Person des jungen König Heinrichs II. Von Zypern war ein neuer Monarch gefunden, der allen Parteien des winzigen Königreiches Jerusalem genehm war. Heinrich war zwar klug und energisch, aber er war auch kränklich. In den Händen eines schweren Epileptikers lag also das Schicksal der letzten Festung des Heiligen Landes. Seine Krönung wurde indes zu einem einzigen rauschenden Fest. Die Bürger-Akkos überboten einander mit Bällen, Turnieren und Gelagen. Ein wahrer Totentanz auf einem Vulkan. 3 Jahre später, 1289, fiel die Festung und Hafenstadt Tripolis. Die Mamelucken ermordeten jeden Christen in der Stadt und auf dem flachen Lande, zerstörten wieder einmal jede Kirche und Kapelle und machten schließlich die Stadt dem Erdboden gleich. Einzig der Hafen von Akko war den Christen jetzt noch geblieben. Es schien, als würde diese Stadt als Schmelztiegel der verschiedenen Nationalitäten verschont bleiben. Doch dann strömten im Sommer 1290 italienische Abenteurer nach Akko. Diese seltsamen Streiter Christi waren nur darauf aus, Beute bei den muselmanischen Kaufleuten zu machen. Es kam zunächst zu Prügeleien, dann zu Massakern. Sultan Kalawun, der inzwischen die Nachfolge Baybars angetreten hatte, griff begierig die Möglichkeit auf, den Christen endgültig den Garaus zu machen. Im März 1291 brach das ägyptisch-syrische Heer auf, um Akko zu erobern. Die Belagerung begann am 6. April 1291. Nach einem Monat kamen mit König Heinrich an der Spitze zypriotische Franken zu Hilfe. Der König erkannte allerdings sehr bald, dass das Ende Akkos nur eine Frage der Zeit sein konnte, und sandte Abgeordnete zum Sultan, die über einen Waffenstillstand verhandeln sollten. Aber der Sultan fragte nur nach den Schlüsseln der Stadt. Über Bedingungen wollte er nicht reden. Am 18. Mai befahl er den Generalangriff auf die Stadt. Templer und Hospitaliter kämpften mit höchster Tapferkeit, aber sie hatten keine Chance. Es folgten Gefechte von Haus zu Haus, von Gasse zu Gasse. Der König flüchtete sich auf ein Schiff. Die Bürger, die die horrenden Preise der venezianischen und genuesischen Kapitäne zahlen konnten, folgten seinem Beispiel. Am Hafen spielten sich erschütternde Szenen ab. Soldaten, Zivilisten, Kaufleute, Frauen und Kinder umdrängten die Bootsleute und flehten sie um Hilfe an. Die Menschen prügelten sich um Ruderboote, Verwundete oder Kranke wurden rücksichtslos ins Meer getreten, Kinder über Bord geworfen. Kaufleute boten Edelsteine, Gold und Geld für einen Schiffsplatz. Am Abend des 18. Mai 1291 war die ganze Stadt in den Händen des Sultans. Akko wurde, so wie die Kämpfe beendet waren, planmäßig verwüstet. 40 Jahre später weideten unter den riesigen Trümmern der alten Paläste die Schafe und Ziegen armseliger Bauern. Nicht anders verfuhren die Mamelucken mit den letzten Bastionen der Christen. Tyros wurde erobert und zerstört, ebenso Tortosa, Haifa, Beirut und verschiedene kleine Burgen. Monatelang waren Mamelukentrupps unterwegs, um die letzten Gehöfte und Hütten der Franken zu vernichten. Was im Jahre 1099, als die ersten Kreuzfahrer in Palästina eintrafen, blühendes Land gewesen war, wurde zur rasch versteppenden Ruinenlandschaft. Das einstmals reiche Land blieb bis in die Neuzeit unwirtlich, bettelarm und vegetationslos. Der skrupellose Machtwille der Päpste, die weltlichen Geschicke zu kontrollieren und die verhassten Nebenbuhler in Konstantinopel zu schwächen oder gleich auszuschalten, forderte von der Blüte des Abendlandes einen ungeheuren Blutzoll. Und obwohl die heilige katholische Kirche schon bald erkannte, dass die Kreuzzüge letztlich nur die Ausplünderung einer anderen Kultur waren, wurde sie nicht müde, den Kampf gegen die Musulmanen als gottgefälliges Werk zu predigen. Auch den Päpsten ging es letztlich nur um Einfluss und Macht, sollten doch alle eroberten Gebiete unter ihre Oberhoheit gestellt werden. Es scheint, als liege seit jenem Jahr 1099, als ein fremdes Heer aus dem Abendland den Nahen Osten eroberte, ein Fluch auf diesem Flecken Erde. Was eine historische Chance gewesen wäre, zu einer Schnittstelle zweier Weltreligionen zu werden, eine Stätte von Annäherung zweier Kulturen, wurde zu einer blutsprudelnden Quelle des Hasses, der auch heute nicht überwunden ist. Der Kampf verschiedener Religionen wird immer noch auf dem Land ausgetragen, das den Christen, Juden und Moslems gleichermaßen als heilig gilt. Und es scheint, als ob ein dauerhafter Frieden immer noch so fern ist wie vor über 900 Jahren. Dabei hätte schon damals der Keim für Toleranz und gegenseitige Achtung gepflanzt werden können. Die Menschheit, so traurig das auch klingt, ist auch über Jahrhunderte nicht klüger geworden.